Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau, und damit herzlich willkommen zur 42. Folge und damit unserer zweiten E3-Folge. Wie ja schon letzte Folge versprochen, wir haben ja letzte Woche nur uns zum E3-Auftritt von den großen drei, also Microsoft, Sony und Nintendo, geäußert, und in dieser Folge soll es rein um Third-Party-Spiele gehen. Ein paar von denen haben natürlich gewisse zeitexklusiven Features für die ein oder andere Konsole, und das werden wir natürlich dann auch erwähnen für die Leute, die möglicherweise beide Konsolen besitzen und nicht so ganz sicher sind, welche Version sie dann kaufen wollen. Das ist dann mit Sicherheit auch gute Information. Und natürlich auch generell, ich meine, E3-exklusiver Kram und die großen drei, das ist alles schon immer so mit das Spannendste, aber ich meine, Multititel machen mittlerweile doch den größten Teil des Marktes aus und erreichen dadurch, dass die Multis sind, auch den größten Teil der Spielerschaft. Und dementsprechend gab es auch diese E3 wieder super viele neue Spiele, also vielleicht nicht neue Neuankündigungen, aber zumindest viele neue Infos zu Spielen, die bereits bekannt sind und die jetzt auch demnächst oder Anfang nächsten Jahres hoffentlich rauskommen werden. Und schon mal so als Disclaimer vorneweg, also wir haben erheblich den Anspruch, alle Multispiele dieser E3 aufzuzählen, das würde nämlich noch bis morgen dauern, sondern wir werden uns natürlich auf die beschränken, für die wir uns entweder wir beide uns sehr interessieren oder wo wir der Meinung sind, dass es auch für die Allgemeinheit spannend ist, da mehr zu erfahren. Also zum Beispiel kann ich auch jetzt schon mal sagen, Call of Duty werden wir wahrscheinlich nicht viel dazu sagen, weil ja, es ist Call, halt of Call of Duty ist Call of Duty. Jeder Call of Duty Fan ist, der weiß, wie er Informationen zu Call of Duty finden wird und was für ein Spieler erwarten kann, deswegen. Außerdem gibt's halt jedes Jahr wieder Call of Duty, ich meine, zu erwähnen, und auch auf dieser E3 gab's was zu Call of Duty zu sehen. Zumal das neue Call of Duty ja schon einen Monat vor der E3 angekündigt wurde. Ich glaube, da kann man einfach nicht mehr wahnsinnig viel zu sagen. Vor allem wollt ihr wahrscheinlich auch nicht, dass wir zu FIFA 15, NHL 15 und Madden 15 noch was Großes sagen wollen. Und allen anderen Sportspielen mit 15 drin. Genau. Ja, allerdings. Ja, super, dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich ein. Alles andere war ja geklärt. Ich meine, die letzte Folge liegt auch nur ein paar Tage zurück. Von daher, denke ich, können wir direkt loslegen eigentlich. Aber vielleicht sollten wir nochmal kurz mit einem Nachtrag beginnen. Stimmt ja, wir wollten mit einem Nachtrag anfangen. Du hast völlig recht, gut, dass du mich daran erinnerst. Wir haben das letzte Mal tatsächlich einfach pauschal zwei Dinge unterschlagen, die wir bei Sony noch hätten erwähnen müssen. Das sind jetzt keine großen Sachen. Das ist also nicht so, dass wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, den riesigen großen Exklusivtitel vergessen hätten. Es sind nur zwei kleinere Dinge, die wir trotzdem natürlich der Vollständigkeit halber erwähnen werden sollen. Deswegen werden wir die jetzt noch kurz nachtragen. Und zwar einmal ist es ein Standalone-DLC für Infamous Second Son, der jetzt angekündigt und gezeigt wurde. Das wird exklusiv für Sony kommen. Und ist, wie gesagt, Standalone. Auch deswegen erwähnen wir es. Wir haben ja schon gesagt, so allen an sich irgendwelche DLCs oder so ein Kram, der exklusiv und erwähnen wir eigentlich nicht. Aber dadurch, dass der Standalone ist und damit mit einem Vollpreisspiel in Anführungsstrichen vergleichbar, wollten wir den trotzdem nochmal erwähnen. Was können wir denn dazu groß sagen? Also man spielt da nicht den Hauptcharakter aus Infamous Second Son, ich habe den Namen wieder fast vergessen, Delsin hieß der, glaube ich, sondern anscheinend einen weiblichen Hauptcharakter, die auch schon im Hauptspiel vorgekommen ist, die aber nicht spielbar war. Man weiß noch nicht, wie lang das Spiel sein wird, aber man geht davon aus, wenn es Standalone ist, wahrscheinlich, keine Ahnung, so 5 Stunden vielleicht oder 4-5 Stunden. Wie gesagt, ist auch spielbar, ohne dass man das Hauptspiel gespielt hat. Aber es soll exklusive Features geben, wenn man auch das Hauptspiel mit auf der Festplatte drauf hat. Und natürlich ist immer noch die Frage, inwieweit natürlich jetzt auch die Geschichten sich dann irgendwie überschneiden. Genau. Das heißt, es wird wahrscheinlich schon sinnvoll sein, das Hauptspiel gespielt zu haben. Definitiv. Nur des Verständnisses wegen. Ja, richtig. Also sonst kommt auch nicht viel zu sagen. Wir haben jetzt bislang nur einen Trailer gesehen. Sieht cool aus, genau wie Infamous Second Son auch. Ich glaube, der Charakter, den man jetzt dann da spielen kann, der weibliche, der ist auch schon in Trailern für das Hauptspiel aufgetaucht. Das heißt also, die meisten Leute sollten den zumindest schon mal gesehen haben oder die Charakterin, den Charakter. Sieht cool aus auf jeden Fall, aber Infamous Second Son sah ja auch cool aus. Von daher sind wir jetzt mal gespannt. Das Standalone ist sowas, ja, kann immer cool sein, kann aber auch schlecht sein. An sich bedeutet Standalone im Normalfall ja, dass man zumindest das Hauptspiel nicht gespielt haben muss, was cool ist. Und bei sowas wie zum Beispiel damals bei Far Cry 3 Blood Dragon. Ich glaube, da hat es vielen Leuten auch besonders gefallen, weil es eben doch was ganz anderes gemacht hat als das Hauptspiel und das Hauptspiel wirklich nicht brauchte. Bei so einem Spiel jetzt, wo das Hauptspiel gegebenenfalls sowieso relevant auch für die Story sein wird, weiß ich nicht genau, inwieweit der Standalone Sinn macht. Wahrscheinlich war das Produkt einfach zu groß, beziehungsweise war groß genug, um sagen zu können, wir machen es jetzt mal Standalone. Jetzt mal abwarten, was daraus wird, aber es sah auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. Und coole weibliche Hauptcharaktere gibt es ja nun auch nicht wie Sand am Meer, von daher Ist allein deswegen, glaube ich, gar nicht so uninteressant. Ja. Und ja, das zweite Spiel, das wir noch erwähnen wollten, war Let It Die. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, das habe ich das letzte Mal pauschal unterschlagen. Also in der letzten Folge unterschlagen, einfach weil ich von Anfang an so voll war. Ja, keine Ahnung, was kann man da groß zu sagen? Also es ist auf jeden Fall, was man da sagen kann, es ist ein Sony-exklusives Free-to-Play-Spiel von Suda51, den einige von euch vielleicht kennen werden, der ja bekanntermaßen ja für komische Spiele schon immer verantwortlich war irgendwie. Manche von euch werden vielleicht mitbekommen haben, dass letztes Jahr, als Sony sein PS4-Event für Japan hatte, er damals mit Grasshoppers ein PS4-exklusives Spiel namens Lily Bergamo angekündigt hat. Das sah, man hat damals nur so einen kurzen Trailer gesehen, das Ganze sah ein bisschen aus wie Cel-Shading-Anime-Stil mit einem weiblichen Hauptcharakter und es sah eigentlich ziemlich intriguing aus, fand ich zumindest. Mhm. Und sie haben es jetzt gescrappt für Let It Die, was einfach aussieht wie ein, keine Ahnung, Free-to-Play-Metzler. Free-to-Play-Manhunt-Kopie mit sehr viel Gewalt und das sah einfach nur billig und scheiße aus. Ich wollte sagen, also ich muss auch sagen, es sah vor allem einfach echt scheiße aus. Ich meine, ich bin nicht der größte Suda 51-Fan, das habe ich ja auch schon öfters mal erwähnt. Zumindest nicht mehr seit seinem ersten Spiel. Ich habe das Gefühl, seitdem ist irgendwie so dieses Wunderkind, das machen kann, was es will und deswegen gibt es nicht mehr so wahnsinnig viel Mühe. Seitdem gab es zumindest kein Spiel mehr, was mich wirklich überzeugt hätte. Das ist alles No More Heroes, Lollipop Chainsaw. Nee, alles nicht meins. Tatsächlich fand ich auch, dass der alte Trailer wesentlich interessanter aussah. Jetzt haben sie dafür anstattdessen halt eben Let It Die gemacht. Keine Ahnung, ich meine, wir hatten vom anderen Spiel auch nicht viel gesehen. Von daher kann man nicht sagen, irgendwie, dass das jetzt besser geworden wäre, aber es sah zumindest interessanter aus. Also Let It Die sieht einfach auch aus wie ein, ja, wie ein auf Aufmerksamkeit heischendes, deswegen gewaltverherrlichendes Spiel von Suda 51, einfach so plattes Gemetzel, keine Ahnung. Sieht völlig uninteressant aus, finde ich. Muss man jetzt halt mal abwarten. Vielleicht kann es ja mechanisch trotzdem noch interessant sein, aber oh. Suda 51 halt, ne? Ja, ich war auf jeden Fall enttäuscht, weil ich fand Lily Bergamo, wie gesagt, intriguing vom Grafikstil und vom ganzen Stil her. Deswegen, ja. Es sah einfach so aus, als ob es interessanter gespielt werden könnte, ja, definitiv. Genau. Vielleicht noch ein ganz kurzer Nachtrag von mir. Ich habe letzte Folge bei Nintendo erwähnt, dass Bayonetta 1 in der digitalen Version von Bayonetta 2 nicht mit enthalten ist. Nintendo hat sich seitdem dazu geäußert und sie haben jetzt doch beschlossen, jetzt, wenn auch wenn man digital kauft, kriegt man Bayonetta 1 auch dazu. Also so als Korrektur von letztem Mal. Also, ja, was heißt Korrektur nicht, ja. Aber es hat sich was verändert in der Situation. War ja auch von Anfang an mega unsinnig. Vor allem, wenn du das zum Vollpreis verkaufst. Ich würde ja immer sagen, wenn die digitalen Versionen einfach anfangen, billiger zu werden, dann ne, kann man sowas vielleicht jedenfalls verstehen. Aber wenn du Vollpreis dafür bezahlst, warum kriegst du nicht auch Bayonetta 1 mit dazu? Ist schon super unsinnig. Von daher, gut, dass sie es gemacht haben. Gab aber bestimmt auch wieder viel Gemecker. Von Fanseiten. Zu Recht das auch. Ist dann, natürlich, völlig zu Recht, aber entsprechend, ja. Andererseits, wer will denn schon das ganze Online-Ding von Nintendo nutzen? Das ist die andere Frage. Ob das wirklich relevant ist letztendlich, naja, ist ja auch egal. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über in den eigentlichen Hauptteil zu den Third-Party- bzw. Multiplattform-Titeln. Auch hier haben wir wieder keine besonders sinnvolle Struktur oder so. Wir haben einfach mal gebrainstormt, was wir alles haben wollen und haben dann einfach alles mal aufgeschrieben und genauso werden wir es jetzt auch runterhauen. Wie gesagt, werden wir immer mit dazu erwähnen, falls irgendwie Time-Exklusivität, irgendwelche Time-Exclusive-DLCs oder so ein Gedöns dabei sind oder irgendwelche anderen Gimmicks, dann werden wir es dazu sagen und ansonsten werden wir einfach nur ein bisschen über die Spiele quatschen. Alle Spiele, die wir jetzt hier erwähnen, wie schon Joe gesagt hat, sind entweder zumindest unserer Meinung nach relevant genug, dass man auf jeden Fall drüber reden muss oder sie interessieren uns einfach. Entsprechend werden wir auch wirklich über jedes Spiel, denke ich, ein bisschen was zu sagen haben. Und starten wir vielleicht einfach mal ganz oben, glaube ich, auf unserer beider Liste fast, zumindest mit ganz oben, und reden über Witcher 3. Witcher 3 ist keine Neuankündigung gewesen, natürlich nicht, das wissen wir schon lange, dass das kommt, aber wir haben das erste Mal richtiges Gameplay gesehen, vor allem haben wir das erste Mal auch sehr viel von der Open World gesehen, was, glaube ich, viele Leute sehr interessiert hat. Und ich muss sagen, was ein guter Trailer, ey. Also der Trailer war echt richtig awesome. Ich bin nicht so mega gehypt gewesen auf das Spiel, muss ich sagen, bisher. Witcher, also ne, so gehypt, wie ich sein kann quasi, oder wie es normal ist. Witcher 2 habe ich super gut gefunden. Witcher 1 habe ich auch schon gespielt, von daher Witcher 3, ich habe Bock drauf, aber ich bin jetzt nicht irgendwie so, yeah, hoffentlich kommt's bald. Aber nach dem Trailer, gerade was eben die Open World und auch das Monster Hunting, was man da sieht, angeht, bin doch schon durchaus gespannt und begeistert. Sieht awesome aus. Ja, nicht nur der Trailer, sondern auch die Gameplay-Demo, die wir auf der Microsoft-Pressekonferenz gesehen haben. Ja. Also grafisch über allen Zweifeln erhaben. Sieht ungefähr, also, ich meine, wir hatten ja bei Witcher 3 alle was unsere Zweifel. Ja, Witcher 2 sah grafisch schon ziemlich fantastisch aus für die damalige Zeit. Können sie, wie das aussehen, wenn sie jetzt Open World machen? Da kann man ja normalerweise dann nicht sag ich jetzt mal, die grafischen Leistungen erwarten, wie sie bei einem etwas, sag ich mal, linearen Erlebnis möglich sind. Aber ich muss sagen, also CD Projekt hat's einfach drauf. Grafisch gesehen, ja, eigentlich, ja. Kann man fast nichts, das sieht einfach fantastisch aus. Die Kämpfe sehen, ich meine, ich habe Witcher 2 nicht gespielt, aber die Kämpfe sahen eigentlich schon so aus wie die in Witcher 2 oder ähnlich, da kann man wahrscheinlich mehr dazu sagen. Rein vom Aussehen her sahen sie eigentlich genau aus wie in Witcher 2, ja. Also es gibt noch so ein paar kleinere Finessen und so ein Gedödel, der Zielwechsel schien ein bisschen einfacher von der Hand zu gehen und so ein Kram, aber insgesamt glaube ich, ja, also ich würde auch behaupten, das Kampfsystem sieht zumindest jetzt in der Version relativ unverändert aus. Vielleicht ist da irgendjemand anders noch ein paar Details irgendwie aufgefallen, die mir jetzt entgangen sind, also von daher schreibt uns gerne, falls euch da irgendwas aufgefallen ist, aber für mich zumindest fand ich auch, sah es eigentlich hauptsächlich so aus wie im zweiten Teil, was ja auch zu erwarten war letztendlich. Ja, Freunde von Frauen besuchen, Das große, finde ich, erzählerische Manko immer noch im Witcher-Spielen. Die geben sich schon so viel Mühe mit einer realistischen, coolen Welt und dann sind diese kleinen Fickelgeschichten irgendwie doch ziemlich platt meistens, was ich ein bisschen traurig finde. Aber ja, noch kurz ein Wort zur Grafik. Ich meine, auch damals bei Witcher 2 war es ja so, dass Witcher 2 ja gar nicht, und ich glaube, deswegen kriegen sie auch das in Witcher 3 so gut hin, gar nicht die aufwendigste und anspruchsvollste Grafik-Engine hatte. Es sah einfach toll aus, weil sie gut gebaut hatten. Also, das ist ja immer so eine Sache, das haben wir ja damals auch schon mal, als wir über Grafik geredet haben, habe ich ja Witcher 2 auch als Beispiel genannt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht um reine Kraft und Power geht. Es geht nicht nur darum, was die Grafik-Engine alles kann, sondern es geht darum, wie man sie geschickt nutzt. Wie verstecke ich zumindest zum Beispiel den Fakt, dass es alles ein bisschen polygonärmer oder sowas ist? Wie baue ich die Charaktere? Ich meine, gerade was Animationen und sowas angeht. Animationen haben ja nichts mit der Grafik-Engine zu tun. Wenn du gut animierst und die Charaktere gut aussehen in ihrer Bewegung, dann ist es auch nicht so wichtig, dass gewisse Dinge nicht so hoch aufgelöst sind. Kann man jetzt natürlich über Witcher 3 noch nicht sagen, das ist vielleicht auch eine absolute High-End-Grafik. Das weiß ich nicht. Ich will nur sagen, quasi über Witcher 2 war es auch so, dass sie eine sehr wunderschöne Welt erschaffen haben mit relativ geringen Anforderungen, weil sie eine relativ sparsame Engine einfach perfekt genutzt haben. Und das war einfach, glaube ich, auch das, was Witcher 3 irgendwie von Anfang an schon quasi prädestiniert dafür gemacht hat, dass es eben auch super aussieht, obwohl es eben nicht so die anspruchsvollste Engine hat, einfach weil ich glaube, sie haben einfach viel Ahnung davon, wie man diese Welt baut. Die Landschaften sahen auch schon in Witcher 2 super aus, sehen in Witcher 3 auch total toll aus. Die ganze Mechanik, was jetzt irgendwie die Spielmechanik angeht, wie er das Monster verfolgt hat, also man sieht ja im Trailer, wie er so einen Greifen quasi verfolgt und angreift und auf dem Weg eben dahin so eine kleine Nebenmission in Anführungsstrichen quasi erfüllt und dann eben seinen Endkampf gegen den Greifen auf so einer Bergspitze hat und wie er den dann verfolgt, wie er eben, er verletzt ihn am Anfang, sodass er dann eine Blutspur hinterlässt, weil der Greif relativ schnell außer Sichtweite ist und dann verfolgt er eben die Blutspur durch den Wald und so. Also die ganze Mechanik dahinter sieht schon super spannend aus. Also das sieht so aus, als ob es tatsächlich, gerade wenn es monstermäßig viel Abwechslung gibt, könnte das eine extrem befriedigende Nebentätigkeit in der Welt sein, einfach Monster jagen zu gehen frei. Hilft total beim Erkunden der Welt, auch das ist ja auch mal das Problem, du musst die Leute im Open-World-Spiel einfach motivieren, auch in die Welt hinauszugehen und sie zu entdecken und wenn du sie nicht alle 2 Millimeter mit einer Quest belohnen kannst, dann musst du eben eine andere Motivation finden und ich glaube gerade das könnte sehr, sehr cool sein, eben diese Jagden durch die Welt, sodass du immer wieder auf andere Orte noch triffst, die du vielleicht noch nicht gesehen hast, zu denen dann später zurückkehrst, um sie dir näher anzugucken, dass du über Quests stolperst nebenher. Wir haben ja auch gesehen, er konnte ja tatsächlich diese Monsterjagd relativ effektiv einfach unterbrechen eine Zeit lang. Es war nicht so, dass er dann komplett die Spur verloren hat, sondern konnte es dann wieder danach wieder aufnehmen. Sieht wirklich klasse aus. Also ich bin echt gespannt. Ich bin ja ein großer Open-World-Fan. Ich mag solche Spiele. Ich mag auch, dass man eben so viel Freiheiten hat, darin zu tun und zu lassen, was man möchte. Jetzt müssen wir, wie gesagt, und das alte Bedenken, was wir schon am Anfang geäußert haben, jetzt müssen wir halt mal schauen, wie gut diese Open-World eben mit der ansonsten sehr linearen Story des Witchers quasi einhergeht. Also der Witcher, also ne, die Witcher-Spiele sind bekannt für ihre tollen Stories und wir wissen ja, dass das erste Problem bei einer Open World immer ein bisschen ist, die Leute dann eben bei der Stange zu halten und zu motivieren, eben auch der Hauptstory zu folgen, die Hauptstory auch so engaging zu machen, dass es sich lohnt, ihr zu folgen. Jetzt schauen wir mal, wie sie das hinkriegen, aber... Ja, ist halt ein Balanceakt. Wenn du halt eine Story hast, die zu engaging ist, dann wollen die Leute auch vielleicht gar nicht rumlaufen, sondern sagen, naja, ich folge jetzt halt der Homestory, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Scheiß auf die scheiß Monster überall. Ja, richtig. Deswegen, also ich glaube, wir haben es ja auch damals schon gesagt, ich glaube, ne, die Firma, die es hinkriegen könnte, wäre CD Projekt. Also ich traue denen da schon sehr viel zu. Schauen wir mal, ob sie das alles so erfüllen können, was wir so an Erwartungen haben. Aber es sieht auf jeden Fall awesome aus. Also definitiv richtig, richtig cool. Also gerade die Gameplay-Demo hat mir übertrieben gut gefallen. Muss ich auch sagen. Ja, dann gehen wir gleich weiter zum nächsten großen Titel, den wir gesehen haben, Assassin's Creed Unity. Ja. Auch da gab es Gameplay zu sehen. Vielleicht, sag mal, was waren so dein erster Eindruck? Ich meine, wir wissen ja mittlerweile, es ist die Französische Revolution. eins dieser Szenarien, das wir beiden ja schon vor geraumer Zeit mal, als wir darüber geredet haben, über damals Black Flag, als wir darüber geredet haben, haben wir schon gesagt, es gäbe so viele spannendere und interessantere Sachen, zum Beispiel Französische Revolution. Jetzt ist es hier. Was ist so dein erster Eindruck? Mein erster Eindruck ist, ja, es ist ein Assassin's Creed. Stimmt. Das war so der erste Eindruck und klar, man wusste schon, wo das Setting ist und wo es spielen würde. Jetzt haben wir auch Gameplay gesehen. Sie haben jetzt angekündigt, Assassin's Creed Unity wird zum ersten Mal so richtig Coop-Elemente haben, also dass man zusammen mit anderen Spielern dann eine Mission angehen kann, mit bis zu 4 Spielern zusammen. Mhm. Der Assassin, den man diesmal spielt, das ist schon ein fester Charakter, aber der soll diesmal auch viel mehr, also man soll viel mehr Customization-Optionen haben, um den Assassinen so zu bauen, wie man ihn haben möchte. Wahrscheinlich also ähnlich wie Commander Shepard, denke ich dann mal. Ja, man kann schon wirklich komplett von oben bis unten ausbauen. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt wieder mit der Mechanik ist. Damals war es ja immer so, das Alter Ehe und auch Ezio, das ist immer diese Verwandtschaft mit Desmond gesehen. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob es quasi dieses Mal wieder so ist. Wer das überhaupt ist. Die Desmond-Story ist ja anscheinend mit 3 beendet, deswegen gehe ich mal davon aus, es ist nicht Desmond. Natürlich, aber das ist halt die Frage, wenn du diese Verwandtschaft wieder rüberbringen willst, ich weiß ja nicht, wie viele Kostenmissionsmöglichkeiten du hast. Wenn es natürlich ein generischer Assassin ist, dann ist natürlich was anderes, ja. Die Coop-Elemente wurden angekündigt und man hat dann auch gleich erst Missionen gesehen auf der Microsoft-Konferenz, wo Assassinen dann während des Sturms auf die Bastille dann eben noch ihre eigene Agenda mehr oder weniger verfolgen und in die Bastille eindringen und versuchen da einen von den Adligen zu ermorden. Ich denke, das, was uns allen als erstes aufgefallen ist, ist die Grafik. Also ich meine, Ubisoft ist schon bekannt dafür, dass sie wirklich schön aussehende Spiele herausbringen können und Assassin's Creed war auch immer ein Teil davon, aber trotzdem auch diesmal wieder war ich dann doch wieder davon überrascht, wie gut Assassin's Creed Unity aussah. Das hat man dann vor allem bei der Gameplay-Demo bei der Ubisoft-Konferenz gesehen, als er dann durch die Straßen gelaufen ist, in die Häuser rein. Man kann also haben sie schon angekündigt, man kann zum ersten Mal auch in viele Häuser einfach reingehen. Und da ist uns beiden, glaube ich, auch sofort aufgefallen, das sieht grafisch fast zu gut aus. Also die Bodentexturen, die Spiegelung, die Pfützen, die sich spiegeln, die ganzen, auch die Häuser, also die das Holz, die Steine, das sieht alles so unglaublich fotorealistisch fast schon aus. Ja. Das fand ich extrem beeindruckend. Also wir beide glauben hier irgendwie nicht so ganz, dass das irgendwie möglich ist, aber wer weiß, also... Ja, ist schwer zu sagen. Also ich habe von Anfang an gesagt, da hatten wir auch einiges an Diskussionen drüber, ich habe auch von Anfang an gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich so aussehen wird. Aber wer weiß, keine Ahnung. Trotzdem muss ich sagen, ja, also zu beeindruckend fast, um wahr zu sein. Also sah wirklich übertrieben gut aus. Kann eigentlich so nicht aussehen. Habe ich jetzt schon ganz oft gesagt. Ich habe auch damals dann auch schon gesagt, selbst wenn es dann nur ein bisschen schlechter aussieht, sieht es immer noch fantastisch aus. Also ich glaube, grafisch brauchen wir uns bei Unity auf jeden Fall gar keine Sorgen zu machen. Was auch ein bisschen neu, was ich auch ganz cool fand, ist, das hat man dann auch gleich gesehen, als er die Notre Dame, also als Assassine, steht er manchmal auf der Notre Dame und klettert dann runter. In den alten Assassin's Creed war es ja immer so, das Runterklettern war eigentlich sehr ineffektiv und man hat dann lieber den Leap of Faith gemacht. Das wollten sie jetzt anscheinend auch nicht mehr und man hat jetzt die Möglichkeit, auch auf Auto, also auf, sagen wir, normale Weise runterzukommen. Ohne dass du dann durch die ganze normale Kletteranimation durch musst, sondern sie haben neue Animationen drin, mit denen es einfach möglich ist, sich dann an so einem hohen Gebäude sich runterzuhangeln recht schnell. Was ganz cool aussah und was auch durchaus das Bewegen durch die Stadt auf jeden Fall sehr viel noch flexibler machen wird. Ja. Ansonsten, ich meine, ja, grob Gameplay, als es das Gerücht rauskam von wegen, ja, sie werden Coop ankündigen, weil es gab dann so Artworks, die man dann auf dem E3-Gelände gesehen hat von 4 Assassinen, aber ich bin schon zu mehreren drüber gesagt, so, Coop und Assassin's Creed, kann das funktionieren? Da haben wir schon so beide so ein bisschen, weiß nicht, ich meine, Assassin's Creed ist eigentlich so einfach, du kannst alleine 40 Soldaten ohne Probleme umlegen, du brauchst eigentlich nicht 4 Leute. Und der Gleichmeinung bin ich eigentlich immer noch. Ich meine, das ist zwar ganz cool, wenn du so zu viert, einer geht da schon in den zweiten Stock, einer in den dritten und so weiter, das, glaube ich, macht einfach durch das Coop-Erlebnis Spaß, aber ich habe das nicht das Gefühl, dass sie das Ubisoft da so bauen kann, dass man das Gefühl hat, man braucht es unbedingt. Ja, Das ist, glaube ich, echt so ein bisschen das Problem, so, was ich da auch gesehen habe. Also Koop hin oder her, das ist eine coole Idee auf jeden Fall. Ich hätte ja am Anfang gedacht, dass diese vier Assassinen eher vielleicht was mit Multiplayer bedeuten, dass es so ähnlich wird wie bei Brotherhood. Ich glaube, das hattest du damals dann auch erwähnt, als wir schon mal drüber geredet haben. Jetzt ist es halt einfach wirklich das Koop-Element. Koop ist immer cool. Fertig. Ich glaube, mehr muss man da auch nicht zu sagen, aber man kann schon noch anmerken quasi, dass ich auch nicht der Meinung bin, dass Assassin's Creed jetzt ein Spiel ist, wofür man das wirklich braucht oder wo es mega sinnvoll wäre, jetzt Koop zu haben. Aber warten wir jetzt halt mal ab, wie es wird, ne? Also vielleicht bauen sie das Koop-Element ja ein bisschen besser ein, vielleicht ändern sie auch ein bisschen was irgendwie nochmal an der Spielmechanik, vielleicht hast du jetzt ein paar mehr Möglichkeiten, vielleicht hast du coole Kombo-Möglichkeiten, einer lenkt ab, der andere kann dann von hinten einfach einen Takedown machen, sodass es dadurch das Ganze schneller geht oder sowas. Da gibt's ja schon Möglichkeiten, das Ganze noch cool und sinnvoll zu machen. Genau. Schauen wir mal, ob es so sein wird. Und oder nicht, diesmal soll ja auch die Welt so ein bisschen persistent sein, also ein bisschen ähnlich wie Watch Dogs oder Dark Souls, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wenn man online ist, dann auch Interaktion, es gibt dann irgendwie random Quests vielleicht, die dann andere Spieler auch machen. Also dieser Trend so, dass auch das Singleplayer-Erlebnis immer mehr zu so einem halben MMO wird, also das ist vielleicht ein bisschen stark ausgedrückt, aber glaube ich, jeder weiß, was ich ungefähr meine, setzt sich fort, könnte man damit sagen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, ansonsten, ich bin auf jeden Fall durchaus gespannt drauf. Next Gen Assassin's Creed. Es sieht auf jeden Fall aus. Genau, es ist rein Next Gen, also nicht Cross-Plattform und ja. Das heißt also nicht nur grafisch, sondern ich erwarte es auch spielerisch tatsächlich ein bisschen was Neues. Und wie wir schon gesagt haben, ne, also Koop und sowas, vielleicht haben sie ja doch ein bisschen mal was endlich am Kampfsystem getan, was sie jetzt seit 4 Spielen, 5 Spielen, 6 Spielen behaupten. Ja, nein, diesmal haben wir im Kampfsystem schon was gearbeitet. Wir wissen, dass das größte Kritikpunkt ist. Nee, wir haben was dran geändert. Und es ist immer noch dasselbe scheiß Counterfest wie immer. Warten wir mal ab. Genau. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ich bin super gespannt. Ist auf jeden Fall das erste Assassin's Creed seit 2, worauf ich schon ein bisschen mehr Lust habe als nur, naja, wird irgendwann mal gespielt. Ich glaube, das Problem war hauptsächlich bislang tatsächlich einfach dieses 2, dann seine beiden Standalone-Addons auch quasi in Anführungsstrichen, womit dann diese Ezio-Story auch abgeschlossen war und dann kam halt eben der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, den ich super langweilig fand und jetzt auch noch Piraten. Also ist das erste Mal, das Szenario mir auch wieder gefällt. Ich meine, haben wir auch schon öfter gesagt, das ist interessant, das ist eigentlich das Szenario dran. Das heißt, jetzt, wo das wieder interessant ist, bin ich auch im Spiel wieder interessiert. Von daher schauen wir mal. Da ich so viele geskippt habe quasi, bin ich auch allgemein gespannt drauf. Es gibt ja doch durchaus ein paar Dinge, die sich verändert haben. Ich krieg dann ja quasi gleich seit 2 hat sich auf jeden Fall doch ein bisschen was verändert. Ja. Ne, deswegen meine ich ja, ich habe ja nicht mal Revelation und Brotherhood gespielt. Von daher habe ich ja wirklich den Riesensprung dann, wenn ich Assassin's Creed Unity wieder spielen sollte. Schauen wir mal, bin ich mal gespannt drauf, wie sich das dann anfühlt. Ja, gleich das nächste große Ding, The Division. Wir haben 2 Sachen gesehen. Wir haben zum einen nochmal Gameplay gesehen, was, glaube ich, vor der National Library oder sowas stattgefunden hat. Das war letztendlich eigentlich, ja, es war natürlich neues Gameplay, aber es war letztendlich einfach das Gleiche nochmal leicht verändert wie im ersten Trailer, im ersten Gameplay-Trailer. Klar, eine andere Situation und ein bisschen andere Dinge, aber normal wieder einer mit einer Drohne dabei, der Aufbau wieder, sie kommunizieren miteinander, schießen, wieder wird eine Tür zugemacht. Ich glaube, das war so ein kleiner Throwback, so ein kleiner Witz. Ich glaube, du hast gleich gesagt, Ich habe 5 Sekunden davor noch gesagt, mal, die Tür da ist offen, mal gucken, ob sie die zumachen. Ja, genau, und klack, natürlich. also sah cool aus, kann man nicht anders sagen, sah schon ziemlich awesome aus, aber war jetzt nicht spektakulär für mich, weil ich das Gefühl hatte, naja, wir haben zumindest nichts Neues gesehen. Und dann kam der Story-Trailer, den sie gezeigt haben, und den fand ich persönlich viel spannender. Also der hat so ein bisschen Hintergrund geliefert dazu, was in dieser Welt passiert ist. Ich fand's auch cool, dass die ganzen Menschen quasi nicht gezeigt wurden. Die ganzen Menschen waren unsichtbar, die in den Trailer vorkamen. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo dann eben quasi der eine Charakter, den man dann ein bisschen länger verfolgt, auf das Team aus Spielercharakteren trifft. Das sind dieselben Charaktere, die man schon vorher kannte. Diese Megan, eben der Charakter, den man selbst gespielt hat und sowas. Also dasselbe Team aus Leuten, die man eben in den Gameplay-Trailern gesehen hat. Es war schon super cool gemacht. Es war einfach ein sehr, sehr stimmiger, schöner und relativ ernster Trailer, der so ein bisschen Mood-Setting, glaube ich, machen sollte. Und das hat super gut funktioniert. Also mir hat der Trailer wesentlich besser gefallen als der Gameplay-Trailer. Weiß nicht, wie es dir da ging, aber... Ja, ich meine, Gameplay war was, wie du schon gesagt hast, das war halt neues Setting oder was neues Setting, also neuer Ort und aber letztendlich genau das gleiche. Also man war immer noch in dem Sinne beeindruckt, aber wenn man ganz ehrlich ist, also letztes Jahr hat man das Gefühl, es gab kein Spiel, das in irgendeiner Weise aussah wie The Division. Ja. Und wir haben jetzt gerade gesagt, Assassin's Creed Unity sieht fantastisch aus. Ich habe sogar das Gefühl, Unity sieht sogar noch ein bisschen besser aus als The Division. Ja. Also was Effekte und so angeht, würde ich auch fast mal, also zumindest können sie miteinander mithalten. Ja. Genau, und dementsprechend war das nicht mehr so dieses eine Ding, auch noch damals die Überraschungsankündigung, niemand damit gerechnet. Dementsprechend hat es auf jeden Fall dieses Jahr nicht den gleichen Impact gehabt wie letztes Jahr. Aber ich fand auch den Trailer extrem beeindruckend. Ubisoft ist ja mittlerweile auch bekannt dafür, gute, coole Trailer zu machen. Und der reiht sich nahtlos eigentlich darin ein. Ich fand auch, dass es ihnen da sehr gelungen ist, einfach diese Atmosphäre einzufangen. Also man sieht ja dann dieses Haus, diese Familie, wie sich das dann in dieser Katastrophe, die da anscheinend passiert, mehr und mehr verändert. Es wird immer unordentlicher, plötzlich sieht man sogar Blut an den Scheiben und so weiter. Also man kann sich da ohne irgendeine Person sehen schon vorstellen, was da ungefähr passiert ist. Und ich fand den Trailer dadurch natürlich auch sehr viel spannender. Also wie gesagt, Gameplay war in dem Sinne halt nichts spektakulär Neues. Ich bin immer noch super gespannt drauf und freue mich darauf, wenn es nächstes Jahr rauskommt. Absolut. Ja, und was wir natürlich noch erwähnen müssen dann, es gibt auf jeden Fall ein Timed-Exclusive DLC für Microsoft. Wir haben ja gesagt, wir erwähnen das immer nebenher, auch da gab es eben quasi eine Ankündigung, also es wird ein Timed-Exclusive DLC dafür geben. Kein großes Ding also, ich meine, Timed-Exclusivität ist eh immer relativ und dann auch noch beim DLC, naja. Von daher glaube ich, muss ich da niemand große Sorgen drum machen, aber wie gesagt, der Vollständigkeit aber erwähnen wir es mal. Und definitiv für mich auch eins der spannendsten Spiele wieder mal der E3. Obwohl, wie gesagt, beim Gameplay nicht viel neu gezeigt wird, aber allein der Story-Trailer, der war wirklich super. Also für alle, die ihn nicht gesehen haben, sich für das Spiel interessieren, bitte guckt euch den an. Der war gut gemacht, war interessant. Wie gesagt, gerade was Mut und Atmosphäre anging, echt richtig cool. Dann kommen wir zu einer der größeren Ankündigungen. Rainbow Six. Ich weiß nicht, ob da wirklich jemand groß mit gerechnet hat oder nicht. Die Rainbow Six Serie war jetzt relativ lange Zeit lang, war es ruhig da drum, seit Rainbow Six Vegas 2, wenn ich mich nicht irre. Wurde da nicht mehr viel gemacht. Vegas 2 war ja auch ein veritabler Flop. Viele Fans haben das gerade ziemlich gehasst und nicht mehr gekauft. Und jetzt gibt es Rainbow Six Siege, wie sich das nennt. Was man jetzt davon gesehen hat, war ein recht umfangreicher Gameplay-Trailer, der ähnlich gemacht war wie The Division. Im ersten Division-Trailer und jetzt auch im zweiten haben sie es ja schon so gemacht, dass man im ersten Division-Trailer schon gedacht hat, es ist nicht klar unterscheidbar, ob man da gerade wirklich die Spieler quasi Meta-Ebene mäßig erzählen hört in den Funksprüchen, sodass die quasi einfach im Spiel kommunizieren oder ob es einfach so sein soll, als ob das jetzt quasi in-game wirklich ist, also in der Welt und die miteinander kommunizieren. Hat dann festgestellt, es sind auf jeden Fall die Spieler, die miteinander reden. Und da war es so ähnlich gemacht. Das sollte halt halbwegs realistisch sein. Deswegen haben die Spieler so, also man hat schon gemerkt, es sind Spieler, aber gleichzeitig haben sie so Jargon benutzt und haben so geredet, als ob sie wirklich in so einem Einsatz, Spezialeinsatzteam quasi wären. Die ganze Gameplay-Demo umspannte eine Partie zwischen zwei Parteien, die eigentlich so Counter-Strike-mäßig, Counter-Terroristen und Terroristen. Die Terroristen hatten eine Geisel genommen in einem Haus. Man hat dann recht schnell gesehen, dass sie sehr viele Möglichkeiten auch hatten, das Haus dann zu verstärken. Sie haben die Fenster und Türen verrammelt mit speziellen Gegenständen und sowas. Das sah dann schon sehr mechanisch aus, hatte nicht so viel mit Immersion zu tun, sondern es war reine Mechanik. Eben, die stellen kurz das hin und dann geht da so ein Gitter mit so Holzverschlägen quasi auf und dann hast du das Fenster verstärkt. Und dann hat man eben aus der Sicht der Counterterroristen, also aus der Sicht des SWAT-Einsatzteams oder was auch immer es war, wahrscheinlich halt eben die Rainbow Six, gesehen, wie die in das Haus eingedrungen sind, um eben diese Geisel zu retten. Es war eben eine Geisel, die sie hatten im ersten Stockwerk. Und wie sie eben reingehen, über welchen Eingang sie reingehen, wie sie vorgehen, was die einzelnen Leute auch für Aufgaben haben. Der eine kann eben sprengen, der andere hat ein Schild und so ein Kram. Der eine hat eine Drohne, das ist auch ganz... Stimmt, einer hat eine Drohne, ja. Die sind ja sowieso sehr beliebt anscheinend gerade. Wo wir gerade über die Vision geredet haben, da ist es auch wieder aufgetaucht, natürlich die Drohne, die man übers Tablet steuern konnte. Sah auf jeden Fall insgesamt einfach zusammengefasst super cool aus. So vom Spielmodus her auf jeden Fall, so Close Quarters Combat halt, so ein Einhaus, ein Einsatzteam, auf der einen Seite 4, auf der anderen Seite 4, wirklich einfach nur sehr, sehr kleine Räume, irgendwie sowas und dann eben da taktisch vorgehen und spielen. Sah super cool aus, hat echt Spaß gemacht, fand ich. Die Terroristen konnten offensichtlich das Haus auch verlassen. Einer der Terroristen ist aus dem Fenster gesprungen und kam irgendwann später wieder ins Haus zurück. Das hat dann so für einiges an Unruhe gesorgt, weil man nicht genau wusste, wo der ist. Das war so ganz cool gemacht, auf jeden Fall. Hat mir persönlich gut gefallen. Das war so der große Abschluss quasi der Ubisoft-Konferenz, wenn ich mich richtig erinnere. Und war schon spektakulär. Also wie gesagt, es gibt viele große Rainbow Six Fans, die sich, glaube ich, auch erhofft haben, dass irgendwann mal wieder was kommt, gerade weil Vegas eben so super war und Vegas 2 ja so gefloppt ist. Von daher, glaube ich, war das recht spektakulär. Ich persönlich fand es einfach auch sehr interessant auf jeden Fall. Also es sah spannend aus. Ich mochte Rainbow Six. Rainbow Six war damals so, wenn wir das auf LANs gespielt haben, so dieses Ding, wo du halt wirklich eine halbe Stunde allein in der Planung verbringst, wie gehen wir rein und sowas. Wo man super viele taktische Möglichkeiten auch wirklich hatte, gerade wenn man eben in Häusern sowas reingegangen ist, gleichzeitig irgendwie kommuniziert, Türen sprengen und reingehen aus verschiedenen Seiten und so ein Kram. Also so ein schöner, cooler Taktik-Shooter. Und genau danach sieht es eben Rainbow Six Siege auch aus. Von daher bin ich super gespannt. Ja, ich glaube, Man hat ja alles eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Es war halt dieses Jahr, also Ubisoft hat sich ja jetzt, es scheint ja jetzt so ein bisschen Tradition zu werden, dass Ubisoft jetzt am Ende seiner Pressekonferenz immer noch was Neues ankündigt, seit Watch Dogs jetzt jedes Jahr. Und das hat auch dieses Jahr so ausgesehen, als so, ja, wir wissen, wir haben es so letztes Jahr gemacht, wir machen es diesmal auch wieder so. Mhm. Das Spiel interessiert mich jetzt natürlich persönlich eher weniger. Es sah auf jeden Fall noch einen guten Taktik-Shooter aus. Auch etwas, was es vor allem auch auf Konsolen jetzt längere Zeit nicht mehr gab. Und dementsprechend wahrscheinlich auch seine Followerschaft haben wird. Wie gesagt, Merlin hat ja schon eigentlich alles dazu gesagt. Ich bin jetzt kein großer First-Person-Shooter-Fan, deswegen interessiert mich das alles ein bisschen weniger, aber es sah schon gut aus, ja. Ja, definitiv, klar. Wir müssen es natürlich echt einfach dann schauen, quasi für welches Publikum das wirklich gemacht ist. Ich glaube, gerade so Taktik-Shooter gibt es nicht so wahnsinnig viele und das hauptsächlich auf dem PC. Kann auch sein, dass es also eher ein großes Ding für PC-Spiele ist und auf Konsolen eh nicht so das Riesending wird. Schauen wir jetzt mal. Nächster großer Titel, Far Cry 4. Das war zwar eine Ankündigung, aber keine besonders überraschende. Ich meine, ich glaube, alle wussten aber, dass Far Cry 4 kommt. Beziehungsweise die Ankündigung war ja schon 2-3 Wochen vor der E3. Ach, siehst du, das habe ich nicht mehr mitgekriegt, ehrlich gesagt. Achso, beziehungsweise doch, ja, stimmt, sie haben, aber du hast da noch nichts gesehen, nichts gewusst, was es jetzt werden soll. Also man hat das Cover gesehen und genau, es war Far Cry 4. Also man hat auf jeden Fall das Setting auch gesehen, Himalaya. Ja. Ja. Kannst du ja mal erzählen, was man quasi so jetzt im Gameplay-Trailer, wenn es Gameplay war, aber so in dem Trailer, den man gesehen hat, jetzt gesehen hat irgendwie, beziehungsweise Gameplay haben wir ja später dann auch noch gesehen. Und was es da irgendwie vor allem auch mit Sony eine relativ coole Zusammenarbeit quasi gibt, kannst du mal kurz beschreiben, was so das Wichtigste ist? Ja, also ich bin jetzt gar nicht mehr, ich bin gar nicht mehr sicher, was jetzt bei Ubisoft gezeigt und was bei Sony, aber ich kann mich noch ganz gut an dies man sieht auf jeden Fall Cutscenes mit dem ja wahrscheinlich dem Hauptbösewicht, der schon ähnlich wie in Far Cry 3, was ich nicht gespielt habe, aber der Bösewicht auch da sah schon leicht psychopathisch und komisch gestört aus und das ist in Far Cry 4 anscheinend auch nicht groß anders. Man hatte sehr viel von der Open World gesehen, also während Far Cry 3 halt im Dschungel war das, glaube ich, spielt, ist natürlich Far Cry auf einer Insel halt. Ja, auf einer Insel, Far Cry 4 halt komplett in den Bergen im Himalaya und durch diese ganze Open World hast du durch dieses neue Setting auch ganz neue Möglichkeiten. Man sieht, man hat gesehen, dass der Charakter so eine Art, wie heißt das, so ein Wingsuit hat. Mhm. Und er dann, während er in den Canyon stürzt, dann diesen Wingsuit aufmacht und sich dann ins Tal runter schwebt, mehr oder weniger. Was ganz cool war, man hat gesehen, wie er noch ein Lager auseinandergenommen hat, das er zusammen mit einem Kumpel gemacht hat, der dann so ein Mini-Heli geflogen ist. Mhm. Man sieht Elefanten, die durchaus rustikal zur Sache gegangen sind. rustikal zur Sache gegangen, beschreibt es sehr schön. Also auf jeden Fall sieht es wieder nach sehr viel Open World First Person Shooter Mayhem aus, was glaube ich, also Hendrik, der war auch dabei, ein großer Fan von Far Cry 3, meinte, sah einfach super aus. Freut sich sehr drauf. Und was ganz interessant war, dass bei Sony dann angekündigt wurde, dass es für die PlayStation 4 exklusiv die Möglichkeit gibt, Freunde aus der Freundesliste zum Co-Spiel einzuladen, obwohl die Freunde das Spiel selbst gar nicht besitzen. Also das ist ein bisschen wie Game-Sharing, was man schon vielleicht vom Nintendo DS kennt. Sony hat das jetzt auch ein bisschen detaillierter gesagt, so wie ich das jetzt verstanden habe, soll jeder Spieler, der Far Cry 4 besitzt, auf der PlayStation 4, bis zu 10 Tickets vergeben können, bis zu 10 Freunde, die können sich dann eine bestimmte App aus dem Store runterladen und haben dann die Möglichkeit, eben Koop-Missionen mit dem Host sozusagen zu spielen. Mhm. Was an sich eine super coole Idee ist. Absolut. Ich meine, mich interessiert Far Cry 4 nicht, aber wenn jetzt zum Beispiel Hendrik mir jetzt mal sagt, ey Joe, ich brauche mal Hilfe da bei dem Ding, willst mal kurz mitspielen, dann habe ich auch kein Problem, im Groben ein bisschen First Person Shooter rumzuballern. Und ich glaube, das ist auch ein ganz cooler Zug, weil Leute, die dann vielleicht auch Gefallen dran haben, während sie dann co-spielen, wollen vielleicht dann auch die gesamte Erfahrung haben und kaufen sie dann vielleicht auch das Spiel. Also ist definitiv eines der exklusiven Inhalte, die meiner Meinung nach sehr viel interessanter sind als das ganze Exklusiv-DLC, Time-Exclusive-DLC. Ja. Klingt das wiederum sehr spannend und ich war auch ehrlich gesagt sehr überrascht davon. Also als ich es gehört habe, war ich so, hä, was? Wirklich? Ich muss auch sagen, also gerade im Vergleich eben zu den anderen exklusiven Sachen, die es so gibt und so, muss ich auch sagen, war es einfach ein sehr, sehr cooler Move, das so auf die Art und Weise zu machen. Es ist was Besonderes. Wie du gesagt, hast du schon gesagt, es gibt halt diese 10 Tickets, ja, die man quasi da vergeben kann an seine Kumpels. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie du einfach frei jedem das verteilen kannst. Und dieser Koop-Modus ist jetzt auch nichts, was man, glaube ich, durchgehend spielt eigentlich. Glaube ich auch nicht. Ja. Man kommt also zwischen den Nimmern, holt sich wirklich Leute definitiv zur Hilfe, sodass es nicht so ist, dass die Leute dann quasi das ganze Spiel geschenkt kriegen. Aber es ist trotzdem nettes, cooles Gimmick und muss ich einmal eben das Ganze runterladen. Es ist die Frage, ob ich das ganze Spiel runterladen muss, ob das ein bisschen kleinerer irgendwie Teil ist quasi, sodass es nicht irgendwie so ein Ding ist von wegen so, ja, kannst du mir mal kurz helfen, dann lad mal die nächsten 3 Stunden lang das Spiel runter. Aber wenn das nicht der Fall ist, glaube ich, dann könnte das echt einfach sehr, sehr cool sein. Wie du schon gesagt hast, selbst Leute, die nicht groß interessierter sind, ist einfach cool, zwischendurch einfach reinzuspringen, sich das Spiel mal anzugucken, seinem Kumpel zu helfen und es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der das Spiel dann da spielt und sagt, oh, das gefällt mir echt ganz gut, ich kauf's mir, obwohl ich es eigentlich ursprünglich gar nicht vorhatte. Von daher denke ich, ein cooler Move auf jeden Fall und ansonsten für alle anderen einfach, die das Spiel dann nicht irgendwie kaufen oder sowas, einfach eine nette Sache nebenher halt umsonst so ein Spiel mit seinem Kumpel genießen zu können. So. Ja, also auf jeden Fall richtig, richtig cool von vorne bis hinten, würde ich auch sagen. Was ansonsten das Gameplay und alles angeht, ist halt Far Cry 4. Es sieht so aus, als ob man tatsächlich noch ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit und Möglichkeiten hätte als im dritten Teil eben mit dem Wingsuit und solchen Sachen, der im Übrigen ziemlich cool aussah. Auch die Navigation damit, glaube ich, ist relativ spaßig dann durch die Welt, weil du eben viele schöne Höhenunterschiede hast, dadurch, dass es ja Himalaya ist. Backdrop Himalaya in den Bergen ist eh cool, muss ich sagen. Du hast ständig und ewig diese Abgründe, diese kleinen Täler und sowas. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Und ansonsten, ja, ich habe Far Cry 3 noch nicht gespielt, von daher kann ich da nicht viel zu sagen, aber es gibt ja einige, die da sehr begeistert von waren. Ja, vor allem, weil viele einfach sagen, dass es einfach nicht, dass es eigentlich keine anderen großen Shooter gibt, also Open-World-Shooter gibt, die das eben so machen wie Far Cry. Und dementsprechend sie natürlich im First-Person-Shooter-Genre, was ja eh schon sehr umkämpft und sehr vollgestopft ist, sich da noch ihre eigene Nische gesucht und auch gefunden haben. Also ja, definitiv. Sieht cool aus. Also ich bin mal gespannt. 3 steht auf jeden Fall auch noch irgendwo bei mir auf der Liste. Nicht so wahnsinnig hoch. Vielleicht werde ich das irgendwo nochmal ausprobieren. Falls ich jetzt mal wieder so ein Steam-Sale kaufe. Ich meine, der Summer-Sale liegt ja nicht mehr weit entfernt. Vielleicht kommt es mir da nochmal über den Weg. Ich besitze 3 ja durch Plus. Stimmt, ja gut, aber du bist natürlich auch kein First-Person-Shooter-Fan. Nee, aber falls du es mal auf der PlayStation ausprobieren willst, ich kann es nur runterladen. Ja, ich meine, wie gesagt, ich glaube, wenn ich spielen würde, würde es mir auch gefallen auf jeden Fall. Das sah schon cool aus. Jetzt mal abwarten. Ansonsten vielleicht eben mit 4 einsteigen, ist ja auch nicht das Schlimmste. Nö, von daher, ja, schauen wir mal. Ja, das nächste Spiel auf der Liste, Rise of the Tomb Raider. Nicht, dass ich jetzt in dem Sinne überrascht bin, dass ein Sequel kommt, weil es wurde auch schon oft von Square Enix angedeutet, aber ich habe ehrlich gesagt diese E3 gar nicht damit gerechnet irgendwie. So, also als es dann gezeigt wurde, stimmt, das gab's ja auch noch. Also war das schon ein bisschen überraschend, als es dann auf der Microsoft-Pressekonferenz angekündigt haben. Man hat nichts Gameplay-mäßig gesehen, sondern nur einen Trailer, einen CGI-Trailer, wo man Lara Croft bei einem Therapeuten sieht, der versucht, sie davon abzubringen, gefährliche Sachen in Gräbern zu machen. Und es sieht so aus, als würde das auf jeden Fall die, sagen wir, den Reboot fortführen. Und während es im Reboot ja noch so war, dass sie ja noch diese unschuldige Archäologiestudentin war, die erst auf dieser Insel dann zu dieser toughen Lady wird, wie wir sie alle kennen, scheint es dann so zu sein, dass sie sich dann im zweiten Teil, zumindest lässt das der Titel Rise of the Tomb Raider vermuten, dass sie dann doch merkt, dass das ihre Bestimmung ist und sie jetzt auf jeden Fall Tomb Raider werden möchte. Ja. Setting und so, um ehrlich zu sein, habe ich noch nicht quick, also ich habe jetzt mir den Trailer nicht nochmal angeschaut. Zumindest kam mir jetzt nichts offensichtlich vor, wo das Ganze jetzt spielen soll. Man sieht auf jeden Fall Lara Croft in einer Höhle und ich glaube, das ist nicht überraschend. Wie genau der ganze Backdrop und so weiter, weiß man nicht. Ich habe Tomb Raider 1 ja den Reboot ja gespielt. Ich war jetzt nicht übermäßig begeistert, aber es war auf jeden Fall ein Spiel, das man spielen konnte. In dem Sinne vielleicht eine. Man hat sich sehr von Uncharted inspirieren lassen, was an sich auch nicht schlecht war. Ein paar Sachen, da hätte man vielleicht ein bisschen konsequenter sein können mit dem Survival-Dings und so weiter, auch mit der Gewalt, aber ich möchte jetzt nicht zu weit ausholen. Kurz gesagt, ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Der erste Teil war einigermaßen gut und ich würde den zweiten auch auf jeden Fall spielen. Ja, also ich glaube, was jetzt das Setting angeht, habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht so in Richtung altes Tomb Raider zurückgeht, dass du also nicht quasi auf so einer Insel bist, wie es jetzt im ersten Teil des Reboots quasi, also einfach in diesem, ne, Tomb Raider, der Fall war, sondern dass du vielleicht einfach wirklich wieder so ein bisschen abwechslungsreichere Ort auch hast. Also wenn es wirklich an dieses richtige Tomb Raiden jetzt geht langsam, dass du quasi wieder. Ne? Also ich meine, das ist jetzt ja der Übergang quasi zwischen dem Reboot und dem alten Universum, wo sie dann eben schon diese Grave Robberin ist. Von daher wäre es ganz cool, wenn man jetzt auch wirklich dann schon so ein bisschen unterschiedliche Settings hätte, dass man eben, ne, nicht einfach in einem Spiel irgendwie dann, was ich zum Beispiel, klar, im Malerersten einfach über rumkrachst, sondern dass du, so wie es eben in den alten Tomb Raidern war, dass du so ein bisschen überall durch die Welt reist und mal ein bisschen Schnee hast. Also weißt du, dass du einfach viel Abwechslung hast in der Hinsicht. Keine Ahnung, ob es wirklich jetzt so passiert. Das sieht ja schon alles wieder sehr, sehr ernst aus. Mir war es ein bisschen zu dick aufgetragen, muss ich ehrlich sein. Da hat mir der erste Teil ein bisschen besser gefallen. Und ja, keine Ahnung, also da bin ich jetzt nicht so begeistert von, aber so insgesamt, glaube ich, könnte das durchaus interessant und gut werden. Wenn Sie jetzt auch ein paar Kritikpunkte aus dem ersten Teil gehört haben, dann bin ich durchaus gespannt drauf, was daraus wird. Und wie Sie eben, wie gesagt, diesen Übergang hinkriegen. Ich nehme eigentlich an, dass es dann damit durch ist. Wenn man jetzt quasi an dem Ende oder am Ende dieses jetzt kommenden Spiels eben so einen kleinen Abschluss finden möchte, glaube ich, dann müsste man jetzt ja quasi an diesem Punkt ankommen, wo sie dann in den alten Spielen ist, wenn man überhaupt vorhat, das Universum so quasi anzunehmen und das überhaupt verbinden zu wollen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn, je nachdem wie erfolgreich die Serie ist, dass sie dann einfach sozusagen einfach neue Teile von der, sag ich jetzt mal, voll entwickelten Lara Croft dann einfach weiterbauen. Also ich... Klar, natürlich, aber ich meine einfach nur so, da müssten sie ja trotzdem, wenn sie das Universum verbinden wollen, wenn sie das überhaupt formen, das weiß ich ja nicht, aber wenn dann... Das glaube ich eigentlich fast nicht. Das glaube ich, das ist auch schwierig. Ja, weiß ich nicht genau. Ich meine, sie bauen ja alles so ein bisschen auf. Wie gesagt, ist ja auch völlig egal. Es ist ja alles Spekulation, von daher, ne, brauchen wir uns jetzt auch nicht den Kopf drüber zu zerbrechen, weil werden wir eh nicht rausfinden, bevor das Spiel nicht rauskommt. Wahrscheinlich vielleicht auch erst nach dem nächsten Teil dann. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Mir wird's gefallen, wenn sie ein bisschen in die Richtung gehen. Wie gesagt, mir war es sogar schon so ein bisschen zu serious, das Ganze mit dem... Sie hat Traumata und das, also mir ist es alles zu ernst dafür. Ich meine, im ersten Tomb Raider, ein realistischer Ansatz fand ich ganz gut. Ich fand es, wie gesagt, auch im ersten Tomb Raider, da haben wir schon geschildert, was unsere Probleme damit waren, was eben zum Beispiel Gewalterstellung und sowas angeht. Ich finde, das muss man jetzt nicht übertreiben. Mal schauen, wie es wird. Also der Trailer hat mir jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen. Ich bin trotzdem super interessiert, einfach nur um zu sehen, was daraus wird auf jeden Fall. Im Lichte dessen können wir noch gleich kurz auf etwas eingehen, was eben so Hand in Hand damit ging. Das war nämlich quasi die Fortsetzung von Lara Croft and the Guardian of Light. Das heißt, es ist nämlich Lara Croft and the Temple of Osiris. Ein neues Koop-Spiel, so im Indie-Stil quasi für, ich weiß nicht, haben wir damals bezahlt, 15, 20 Euro wahrscheinlich, nee, 10, wieder in die Richtung. 10 haben wir damals bezahlt. Ja, also relativ günstig, relativ kleines Spiel, so ein nettes Koop-Spiel, irgendwie top-down, mit zwei Leuten sich dadurch Level prügeln. War jetzt nicht übertrieben super, das Spiel, weil damals haben wir alle gesagt, die Koop-Erfahrung des Jahres, würde ich so in Anführungsstriche setzen. Es war schon ein gutes Koop-Spiel, aber dafür mechanisch ein bisschen zu anspruchslos eigentlich, um die Koop-Erfahrung des Jahres zu sein. Trotzdem ein super cooles Spiel, auf jeden Fall hat schon Spaß gemacht und ich würde sagen, den zweiten Teil würde ich definitiv auch wieder spielen. Von daher durchaus interessant für die Leute, die da ja den ersten Teil schon gespielt haben und den super fanden. Also einfach mal angucken, wie gesagt, Lara Croft and the Temple of Osiris. So wahnsinnig viel, sonst können wir da noch nicht zu sagen. Es sieht so aus, ob es ähnlich werden würde, einfach wie der erste Teil. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon das Gefühl, wir zwei werden es auf jeden Fall spielen. Einfach. Ja, definitiv. Also ich meine, so viele reine Koop-Erfahrungen gibt's ja auch nicht. Und ich meine, wir hatten unseren Spaß eigentlich in den paar Stunden, die wir das gespielt haben. Und definitiv. Hatte ein paar ganz coole Rätsel und ich meine, das Schießen ist halt klassisch ja, Two-Stick-Control-Schießen, so wie in einem Geometry Wars auch. Aber ja, war schon eigentlich ganz cool. Also war es eine 10 Euro auf jeden Fall wert. Ja, definitiv. Definitiv. Ja, und dann weiter zum nächsten Spiel, Destiny. Über Destiny haben wir jetzt ja schon auch recht viel gesagt. Es gibt jetzt die ersten Stimmen von Leuten, die es jetzt wirklich mal ein bisschen ausführlicher gespielt haben. Wir haben ja zwischendurch, glaube ich, auch schon erwähnt, dass es da durchaus Leute gab, die da so ein bisschen unzufrieden waren mit Destiny und meinten, naja, es spielt sich einfach nur wie ein etwas anderes Borderlands 2 und sie hätten quasi ein bisschen mehr erwartet, was ja, ne, nichts Schlechtes, so zu sein wie Borderlands 2, war ein super Spiel, aber das gibt's halt schon. Viele Leute hatten da ein bisschen mehr Groundbreaking was erwartet. Jetzt haben schon mehr Leute gespielt und sagen, nee, es ist doch schon ziemlich super auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht, müssen wir da noch sonst viel zu sagen? Es ist halt Destiny. Ja, es ist also so, vielleicht für die es ohne Werten ist jetzt alles gespielt. Sie haben, Sony hat ja auf der E3 Pressekonferenz angekündigt, dass die Time Exclusive Beta startet am 17. Ja. Juli für die auf der PS4 exklusiv. Und ganz für ein ganz besonderes Geschenk, mehr oder weniger, dem man seinen Plusmitgliedern geben wollte, war eben, dass man sich exklusiv auf schon für die Alpha, die jetzt zu Ende gegangen ist, die war letzte Woche Donnerstag bis Sonntag konnte man als PS4-Besitzer, wenn man sich einen Key bekommen hat, die Alpha spielen. Und dementsprechend haben wir eben super viele Eindrücke aus dieser Alpha eben heraus. Die war in dem Sinne natürlich limitierter als das wahrscheinlich, was in der Beta sein wird. Man konnte nur bis Level 8 maximal und die Anzahl der Quests war auch begrenzt, aber das, was die Leute spielen konnten, so wie ich das gehört habe, waren eigentlich die meisten positiv überrascht. Also die meisten waren eigentlich auch genauso skeptisch wie wir zwei wahrscheinlich auch, wo wir das Gefühl hatten, ja, irgendwie, wo findet es eine Lücke? Ich habe mir jetzt die Berichte nicht im Detail angeschaut, aber zumindest, was ich aus dem Gros der Meinung heraushören konnte, war, dass die meisten eigentlich positiv überrascht waren. Ja. Das lässt zumindest einiges hoffen. Was vielleicht noch interessant ist für einige, die noch keine PS4 haben, aber vielleicht eine haben wollen, im Sony hat angekündigt, dass mit Destiny eine weiße PS4 erhältlich sein wird. Sie wird exklusiv erst zunächst mal im Bundle mit Destiny herauskommen. In Amerika soll das ganze Bundle $450 kosten, also man kriegt das Spiel, die weiße Konsole und 30 Tage PS Plus dazu und natürlich ein DualShock 4. Ich meine auch, das Bundle schon einmal in einem englischen Shop gesehen zu haben, also nehme ich mal einfach an, dass es auch in Europa dieses Bundle geben wird. Das war eine ganz lustige Anekdote, dadurch, dass die PS4 in weiß ein bisschen aussieht, also wirklich nur ein bisschen aussieht wie die Wii, in dem Sinne, dass sie weiß ist und eine blaue LED-Leuchte hat, kam die Los Angeles Times tatsächlich zu der Überschrift, Nintendo kündigt seine Nintendo kündigt neue weiße PlayStation 4 an. Ja. Aber ich meine, gut, das ist ja schon fast eine halbe Verteidigung quasi dafür, warum sie das gedacht haben, weil sie eben weiß und ein bisschen aussieht wie die Wii U. Direkt darunter stand auch noch irgendwie, hier spielt ein Redakteur das neue Nintendo Splatoon. Und das klang so, als ob Splatoon irgendwie auch eine Konsole wäre oder so ein Kram. Man Handheld. Sieht nämlich auch nichts vom Spiel, weil man sieht nämlich nur das Wii U Gamepad. Das neue Nintendo Splatoon. Und das ist halt auch so, ja. Also, man hat das Gefühl gehabt, da war jemand am Werke, der keine Ahnung von Videospielen hat. Weil die erste sagt ja schon, Nintendo PlayStation 4, der geheime Nintendo Masterplan. Vor allem ist das halt auch die große Überschrift. Das ist die große Zeile, die über den ganzen Artikel thront, ist schon komplett falsch. Von oben bis unten. Naja, passiert, ja. Aber trotzdem genau, bisschen traurig. Und sie haben auch schon angekündigt, es wird einen exklusiven Modus für die PS4 geben, auch exklusive DLCs, exklusive Waffen, alles mögliche. Ja. Also wer die komplette Destiny-Erfahrung haben will, der ist auf der PS4 anscheinend schon am besten aufgehoben. Man ist sich bei manchen Inhalten noch nicht so ganz sicher, was davon ist jetzt wirklich, wird für immer exklusiv bleiben, was ist zeitexklusiv, aber wer sich sehr auf Destiny freut und kein Risiko eingehen will, der sollte wahrscheinlich zur PS4-Version greifen. Ja. Definitiv. Dann gehen wir weiter. Eine weitere relativ unspektakuläre News. Eigentlich, zumindest für mich, finde ich nichts Großes. GTA 5 wurde angekündigt als HD-Version für die Next-Gen-Konsolen und für den PC. Endlich dann auch. Ja, und es gibt auf jeden Fall anscheinend exklusive Perks für Sony. Ist noch nicht ganz klar, was das genau bedeutet, aber zumindest gibt's irgendwas Exklusives für Sony. Ich rechne mal mit sowas wie einem DLC zum Beispiel oder sowas. Und dann wahrscheinlich auch wieder nur Timed Exclusive. An sich ist natürlich das so ein Spiel, das eben in dieser Übergangszeit mit seiner Grafik, glaube ich, durchaus von der Next Gen profitieren kann. Von daher ist es ein relativ sinnvoller und logischer Schritt. Ich bin so, ja, jetzt kommt's halt für den PC, das ist gut. Ich war von Anfang an nicht so mega gehypt. Ich habe Bock auf den Multiplayer-Modus auf jeden Fall, aber wer weiß, wann es dann auf den PC kommt. Das ist dann ja auch wieder anderthalb, zwei Jahre dann später letztendlich, als der ursprüngliche Release. Puh, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Bist du mega gespannt drauf? Ich meine, du bist ja eh nicht so ein riesiger Fan. Ich könnte es ja schon spielen. Also das sagt wahrscheinlich alles darüber aus, was meine, ja, Gespanntheit auf das Spiel angeht. Ich meine, GTA 5 war eines dieser Spiele, wo schon viele sich auch damals schon gefragt haben, warum erscheint das noch für die Last Gen in dem Sinne und nicht für die Next Gen? Ich glaube, Rockstar hat einfach sich gedacht, naja, das Spiel ist schon fertig, also hauen wir es jetzt raus und dann können wir immer noch ein HD-Remake später raushauen. Mhm. Das ist auch eben passiert, das ist also nichts groß Überraschendes. Es gab auch schon genug Gerüchte in die Richtung, vor allem, weil halt viele gesagt haben, naja, was ist jetzt mit dem PC? Es würde Sinn machen, dass sie einfach das zusammen mit der Next-Gen-Version rausbringen, das ist jetzt der Fall. Ja. Es wird also kein zweites Red Dead Redemption für PC-Spieler. Ich meine, GTA 5 ist ein Riesending. Ich glaube, da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Wenn wir zwei sagen, uns interessiert das nicht so sehr, glaube ich, sieht das im Rest der Welt anders aus. Vor allem die ganze PC-Welt hat darauf gewartet, dass Rockstar endlich sagt, wann die und ob die PC-Version kommt. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein großes Ding trotzdem. Für uns beide anscheinend weniger, aber ich habe jetzt auch kurz vorhin die Überschrift von einem Eurogamer Digital Foundry Artikel gelesen, wonach GTA 5 schon auf jeden Fall von Next-Gen-Sprung nochmal profitiert. Ich meine, es sah auf der, ja, den Last-Gen-Konsolen schon ganz gut aus, aber es soll anscheinend jetzt nochmal ein Stückchen besser aussehen. Ähnlich wie Last of Us wahrscheinlich. Ja, definitiv. Also ich sag, also ich glaube auch deswegen, also ich glaube schon, dass es ein Spiel ist, das durchaus prädestiniert ist für ein Next-Gen-Remake in Anführungsstrichen. Ich glaube, es kann da schon durchaus von profitieren. Ich meine, Rockstar kann das auf jeden Fall und auf dem PC, hoffe ich mal, wird es dann eben entsprechend auch ein bisschen besser aussehen. Aber wie gesagt, so wahnsinnig interessiert bin ich dann jetzt irgendwie auch nicht. Dann gab es nochmal was zu sehen zu Batman Arkham Knight. Batman Arkham Knight, ich weiß nicht so genau. Ich meine, ich habe Batman Arkham City noch nicht gespielt, das muss ich auch noch spielen. Viele Leute sagen, ja, das war so das bisher definitive Batman von der Arkham-Reihe, was man gespielt haben muss. Der dritte Teil dann, Batman Arkham Origins, ist ja nicht besonders gut angekommen, weil ja auch der nicht von Rocksteady gemacht war. Ich meine, auch da haben wir schon drüber geredet. Da war ja am Anfang schon der Eindruck nicht so wahnsinnig gut. Das scheint sich dann letztendlich zu bestätigt zu haben. Jetzt kommt das nächste von Rocksteady. Es ist eben dann Next Gen und es ist dann eben Batman Arkham Knight. Es sieht super aus auf jeden Fall. Sie haben das Batmobil vorgestellt, mit dem man dann eben in der Stadt rumgucken kann. Was mir nicht so ganz gut gefallen hat, man hat es eben so gameplaymäßig gesehen, dass sie mit dem Batmobil eben unterwegs sind und dann haben sie so einen Panzermodus aktiviert und dann war eben so, dass das Batmobil in der Nähe alle Fahrzeuge gescannt hatte, war eben ein Gebäude durch ja Panzer quasi bewacht. Das heißt, also standen einige Panzer um das Gebäude herum, dann kam also da so über den Boden normal nicht rein, weil die Panzer im Wege waren. Dann wurde eben die Umgebung gescannt, dann hieß es eben, ja, die Panzer sind unbemannt, du kannst sie also angreifen, wenn du willst, und dann ist man da eben hingefahren, hat sie mit seinem Panzer gedönt, dann halt zerstört. Fand ich ziemlich hanebüchen und aufgesetzt. Zum einen, es ist so, okay, wir wissen, Batman darf niemanden töten. Das heißt, ihr müsst es schon erwähnen, dass diese Panzer leer sind und wenn er sie angreift, er auf jeden Fall niemanden tötet. Ich frage mich aber, warum man überhaupt sowas braucht wie ein Panzer-Batmobil. Also wenn es einfach nur um die reine Bewegung gehen würde, dann wäre es ja okay, aber warum braucht man dann irgendwie so einen Turret oben drauf, mit dem man dann irgendwie nochmal große irgendwie Panzerfahrzeuge sprengen kann? Wozu denn? Vor allem, weil die ja sowieso unbesetzt sein müssen. Das heißt also, das hat eh keine richtige Funktion und man geht im Normalfall doch gerade, weil man sich eben auch gerade vertikal komplett frei bewegen kann, ist man doch eh meistens jemand, der irgendwie über die Dächer fliegt und von oben in so ein Gebäude reingeht. Also entweder sind wir also nun gezwungen, von unten in das Gebäude reinzugehen, damit man eben an den Panzern vorbei muss, was super hanebüchen ist, oder man lässt einem quasi die Möglichkeit. Nur wer würde sich denn dann die Mühe machen, mit dem blöden Batmobil da hinten hinfahren, diese Panzer zu zerballern, um dann von unten reinzugehen, wenn er einfach cool über die Dächer dahin fliegen kann? Naja, also, es gibt ja vielleicht Leute, die mögen einfach mit dem Panzer rumzufahren, rumzuballern. Ja, natürlich, aber die sollten vielleicht kein Batman-Spiel spielen, ich weiß auch nicht. Ja gut, aber ich meine letztendlich, wenn du denen ein Open-World-Batman in die Hand gibst, dann gibt denen doch die Möglichkeiten, das zu spielen, wie sie wollen. Also letztendlich ist ja immer, ja, das Gleiche. Ich meine, letztendlich könnte man auch sagen, wer spielt denn Hitman, wenn er nicht schleichen möchte? Ja, das ist halt so die Sache. Also ich frage mich halt so, ja, ob das irgendwie wirklich besonders sinnvoll ist, das einzubauen. Also ich habe das Gefühl irgendwie, das hat nicht viel mit Fanservice zu tun, weil ich als jemand, der den ersten Teil gerade besonders mochte und mir auch vorstellen kann, dass mir Arkham Knight gut gefällt, für mich schreckt das eher, ich habe das Gefühl, warum denn Aufmerksamkeit und Zeit darauf verschwenden. Wenn man es machen kann, ist ja auch cool, wenn der halbe Trailer daraus besteht, finde ich schon wieder so. Ja, ich glaube, das Ding ist, ja, im Trailer wollten sie halt vor allem, ich glaube, sie hätten natürlich andere Route zeigen wollen, aber das Neue am Batman ist eben das Batmobil in dem neuen Spiel. Und dann macht es auch Sinn, dass sie das erstmal wirklich präsentieren, auch wie das vielleicht gameplay-technisch funktionieren kann. Ich kann mir vorstellen, du wirst das Batmobil wahrscheinlich auch nur hauptsächlich dann in Situationen verwenden, wo du vielleicht, dann gibt es vielleicht irgendwelche Verfolgungsmissionen oder irgendwie sowas. Ich meine, und das passiert. Batman, sein Batmobil passt einfach zusammen. Also dem Schritt ist es ja nicht so, dass sie das Batmobil komplett neu erfunden haben. Und wie gesagt, du hast selbst gesagt, man kann ja alles auch über vertikal, also über die Luft und so weiter erreichen, aber ich meine, das Batmobile gehört halt auch zu Batman dazu und er hat's halt einfach und ja. Ich meine, mich interessiert es halt überhaupt nicht, deswegen weiß ich gar nicht, warum ich das hier jetzt groß verteidige, aber bei mich hat er es soweit nicht so gestört. Ich habe gedacht, so, keine Ahnung, er hat halt sein Batmobile, sie zeigen halt kurz, was das Batmobile kann, dass es neu ist und letztendlich wird wahrscheinlich der ganze Rest genau sein wie die alle anderen auch. Also da braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Und es sah fantastisch aus. Das Einzige, was ich so gesehen habe, als er aus seinem Büro rausgeht und dann man den Blick über Gotham City hat, das sah schon sehr beeindruckend aus. Ja, das auf jeden Fall. Das war übertrieben beeindruckend. Als er aus seinem Apartment gekommen ist eben und dann über die Stadt geblickt hat, das sah schon super klasse aus. Und du hast natürlich recht, man muss sich da auch nicht groß drüber aufregen. Irgendwie hat es mir einfach nur nicht gefallen. Mir hat es aus Prinzip nicht gefallen. Ich fand es ein bisschen aufgesetzt und blöd. Aber du hast natürlich recht, wenn das Batmobil jetzt große neue Features ist, dann müssen sie natürlich auch irgendwie zeigen. Mir hätte einfach eine Verfolgungsjagd oder ähnliches wesentlich besser gefallen. Ich weiß gar nicht, warum es überhaupt die Funktion, die sie jetzt da gezeigt haben, in dem Spiel gibt, aber das sei ja alles mal dahingestellt. Insgesamt, glaube ich, kann man durchaus gespannt sein. Auch da wieder ein bisschen was Exklusives für Sony. Es wird anscheinend einige Extra-Missionen geben, Scarecrow-Extra-Missionen spezifisch. Die haben sie auch in den Trailern schon so angekündigt quasi. Die Scarecrow-Mission aus dem Batman Arkham Asylum. Ich habe ja, wie gesagt, Arkham City nicht gespielt, das heißt, ich weiß nicht, ob es überhaupt welche gab, aber in Arkham Asylum gab es eben auch diese Auseinandersetzungen mit Scarecrow, und das waren immer extra spezifische so Nightmare-Levels, in denen zum Beispiel ein riesiger Scarecrow einen eben verfolgt und man sich eben Deckung suchen muss und entsprechend das Level navigieren, wo es dann plötzlich so ein 2D-Sidescroller quasi wurde. Die waren sehr, sehr kreativ und sehr, sehr cool. Also die haben mir im ersten Teil übertrieben gut gefallen. Von daher hoffe ich mal, dass es sowas Ähnliches jetzt eben mit diesen Scarecrow-Missionen auch da wird. Natürlich schade, dass es dann quasi exklusiv für Sony ist, aber dann eben vielleicht auch ein Kaufgrund für Leute, die eben eine PlayStation 4 besitzen und eine Xbox One, um sich dann eben für die Sony-Version zu entscheiden. Kann auf jeden Fall sehr, sehr cool werden. Wie gesagt, im ersten Batman Arkham Asylum waren das schon sehr, sehr coole Missionen, diese Scarecrow-Missionen. Dann schauen wir jetzt mal. Nächstes Spiel, MGS5. Ich glaube, da können wir nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil wir eigentlich nur so einen Story-Trailer gesehen haben. Das Einzige, was ich dazu sagen muss, ist, ich mag Hideo Kojima nicht. Ich habe das schon oft gesagt. Ich bin da kein riesen Fan von dem Typen. Das war trotzdem ein unfassbar awesomer Trailer. Das heißt, unfassbar awesome ist übertrieben, aber es war ein sehr guter Trailer. Also ich habe von dem Trailer nichts erwartet, weil ich eben Hideo Kojima nicht so gerne mag. Und es war auch gleich klar so directed bei Hideo Kojima, conceived bei Hideo Kojima, produced and edited bei Hideo Kojima. Also es war schon wieder so, ne, Kojima hat das alles selber gemacht. Aber das war wirklich ein richtig guter Trailer, ey. Ich weiß auch nicht, mir hat der super gut gefallen. Es war die Musik, die Szenen, die man gesehen hat und so ein Kram. Es war richtig, richtig awesome. War gut geschnitten, gut gepaced, richtig geil. Einfach ein richtig guter Trailer, kann man nicht anders sagen. War für Kojima-Verhältnisse gar nicht so over the top. Genau, das hat mir auch gerade so gefallen. Es war eher subtle eigentlich. Ich meine, es gab diese eine übertriebene Szene, wo irgendwie sich die Asche gestorbener und gefallener Kameraden ins Gesicht schmiert auf so einem Flugzeugträger. Da habe ich irgendwie gedacht, naja, irgendwie, ich glaube, eigentlich sollte Hideo Kojima schon bewusst sein, dass das niemand in echt macht und dass es ziemlich awkward und ein bisschen creepy aussieht. Aber ansonsten so dieses, eben hatte diese Asche im Gesicht und dann gibt es eben diese schnellen Schnitte, wie er das Blut im Gesicht hat auf dem Schlachtfeld und so ein Gedöns. Er war nicht over the top, er war relativ subtle für einen Hideo Kojima-Trailer und einfach, wie gesagt, super gut gemacht, gut geschnitten, gut directed. Kann man nicht anders sagen. Muss ich meinen Hut vorziehen, war ein richtig geiler Trailer. Wenn ihr ihn euch gesehen habt, guckt ihn euch an. Selbst wenn ihr euch nicht dafür interessiert, war es einfach trotzdem ein cooles Stück Videospiel. Videospiel-Trailer, ja. Richtig, richtig cool gemacht. Ja, ich glaube, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich erwähne es auch nur wegen dem Trailer eigentlich. Also, wie gesagt, es gibt ja sonst auch nicht viel dazu zu sagen, aber der Trailer war einfach awesome. Und wie gesagt, da ich auch gerne schnell und oft bereit bin, ein bisschen Hideo Kojima zu bashen, muss ich jetzt auch mal eingestehen, dass er das ziemlich gut gemacht hat. Zum nächsten Spiel, glaube ich, kannst du wesentlich mehr sagen. No Man's Sky. Ja, No Man's Sky war, glaube ich, so ein bisschen das Transistor dieser E3. Ich meine, es war keine Neuankündigung, es wurde schon bei den VGX letztes Jahr angekündigt, war es einer der wenigen Spiele, die VGX letztes Jahr anscheinend erträglich gemacht haben. Ich habe es ja nicht live gesehen, aber Merlin war ja anscheinend Opfer damals. Ja. man hat jetzt noch mehr Gameplay gesehen. Das hat gestartet, dass man auf so einem Planeten landet, wo es riesige Dinosaurier gab, was mich auf jeden Fall schon mal spontan sehr interessiert hat. Und er macht ein paar Fotos, steigt dann irgendwann dann auch sofort in seinen Flieger ein und ohne Ladebildschirm fliegt er in den Weltraum, hat dabei noch ein paar Dogfights mit anscheinend feindlichen Piraten und landet auf dem nächsten Planeten, der wieder völlig anders aussieht und der wieder völlig mehr Erkundung hat. Einer von den Entwicklern, die da waren, dem hast du auch angemerkt, wie viel Herzblut da drin steckt. Also der hat auch gesagt, das ist ein wunderbarer Moment, da zu stehen jetzt auf Sonys Bühne und das vorzustellen. Also man hat dem richtig angemerkt, dass es wirklich so sein Herzensprojekt ist, dass er das schon immer machen wollte und er hat auch gesagt, dieses Spiel ist so groß, dass sie selbst als Entwickler gar nicht fassen können, wie riesig das ist. Es soll wirklich anscheinend annähernd unendlich groß sein wie das wahre Universum und jeder Spieler wird eine andere Erfahrung haben, weil jeder Spieler auf einem anderen Planeten starten wird und man dann sozusagen wirklich so als einer von ganz vielen dann einfach durch dieses Universum fliegt und Sachen entdeckt und explored und so weiter. Also es sah mega beeindruckend aus. Ich selbst bin ja kein großer Sci-Fi-Fan, aber selbst ich muss sagen, das sieht, ja. Also das, ich kann mir wirklich vorstellen, das ist der Traum von jedem Sci-Fi-Fan. Wirklich dieses, die vor allem nicht gerne nur Sci-Fi mögen, einfach nur wegen des Settings und wegen so, also wegen großen Sternenkriegen oder so, sondern einfach dieses Entdecken des Weltraums mögen. Also nicht unbedingt dieses ganze Epische, was damit einhergeht, sondern wirklich dieses, ja, ich alleine, der jetzt irgendwelche fremden Welten entdeckt. Ja. Ist das, glaube ich, das perfekte Spiel, was es vorher noch nie gab. Und ich kann absolut nachvollziehen, warum alle unglaublich gehypt drauf sind. Ich bin nicht so gehypt drauf, wie gesagt, aber Ich kann schon nachvollziehen, warum das ein großes Ding ist. Und das kann ein Riesending werden, wenn das richtig funktioniert. Das ist nämlich auch die Sache, das wollte ich mir auch noch sagen. Also, es kann echt ein Riesending werden, wenn es wirklich so funktioniert, wie sie es vorstellen. Ich meine, es ist ein winziges Studio. Ich glaube, die arbeiten damit, was ich aus 15 Leuten dran, wahrscheinlich nicht mal. Ich glaube, ich habe immer mal gehört, dass es ursprünglich eigentlich nur 4 oder 5 Leute waren, die damit angefangen haben. Von daher, ich weiß gar nicht, wie sie überhaupt annähernd schaffen können, das zu stemmen. Aber irgendwie scheint es einigermaßen zu funktionieren. Diese Trailer sehen super beeindruckend aus. Wir haben ja auch gleich gesagt, es gibt keine Ladezeiten. Du fliegst wirklich in deinem Raumschiff, von dem Planeten hoch, fliegst in die Atmosphäre, bist im Weltraum, siehst den nächsten Planeten vor dir und kannst wieder auf dem runterfliegen und landen. Die ganze Idee, dass du eben alleine auf diesem Planeten startest, und wir haben es ja auch schon in der Demo jetzt gesehen, die sie gezeigt haben, in dem Gameplay Trailer, den sie gezeigt haben, dass auch immer genau vermerkt wird, also alles, was man da so entdecken kann, wird auch vermerkt, wer das entdeckt hat und wo der herkommt und so ein Kram. Da war es zum Beispiel irgendwie sowas, dass er da durch so eine Höhle gelaufen ist und als er rausgekommen ist, stand da eben Discovered by Hello unterstrich Sean, also es war, der heißt Sean Com, nee, wie heißt der nochmal? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er im Nachnamen heißt, aber hieß eben Sean mit Vornamen und das Studio heißt eben Hello Games. Und das wird dann auch für den nächsten, der da landet, zu sehen sein, wer die ersten Sachen hier entdeckt hat, wer diese Spezies entdeckt hat auch. Das sind ja auch ganz viele verschiedene Tierarten, die da rumlaufen, auch so Dinosaurier, ne, man hat schon Langhälse und sowas gesehen. Auch die gilt es dann eben zu entdecken und sowas. Also es sieht wirklich awesome aus im Universum, also quasi, wenn man im Weltall ist, gibt es auf jeden Fall auch dann einiges an Spaceship Combat und sowas, der auch schon relativ cool aussah, wie ich fand, so große Kolonnen irgendwie, es kam so eine riesige Kolonne reingewarpt quasi in den Bildschirm und wurde dann angegriffen von kleinen Raumschiffen, die man dann verfolgt hat, die sie dann auch auf einen anderen Planeten raufverfolgt haben, also die Raumschiffe sind dann auf einen Planeten runtergeflogen und er ist mit seinen 3 Begleitern eben auch den hinterhergeflogen, ist dann auf dem Planeten dann eben so quasi, wie man das so aus diesen alten 80er Jahren Actionfilmen kennt, so nah an Gebirgen und so ein Kram und da vorbeischießen, es sah einfach echt einfach awesome aus, also in jeder Hinsicht muss ich sagen, sieht's cool aus. Ich bin auch endlos gespannt auf dieses Spiel. Wenn es eben so klappt, wie sie sich's vorstellen. Und wenn es wirklich so sein kann, dass man sagen kann, dadurch, dass immer neue Planeten generiert werden, das ist eigentlich fast infinite, weil das ist ja quasi die Sache, jeder neue Spieler generiert einen neuen Planeten. Und es werden auch weiter, wenn man ne, an den Rand des Universums fliegt, werden weitere Planeten generiert. Deswegen meinte ich auch, es ist quasi endlos, nicht weil es wirklich endlos ist, sondern weil endlos neue generiert werden können. Und das Universum damit immer größer wird. Ich habe die Frage, wie viel zum Beispiel jetzt was Lebewesen angeht. Ich meine, die müssen die ja trotzdem vorher schon erfunden haben und irgendwann ist halt auch zu Ende, ne? Also ich weiß nicht, auch das kannst du ja gut randomisieren, wenn sie da eine geschickte Engine für haben, also wenn sie dafür für ne, ein geschicktes Protokoll haben, dass das randomisiert und dann eben die Aliens zusammensetzt. Das bedeutet natürlich auch, dass wie einige von denen ein bisschen generisch oder merkwürdig aussehen werden, wenn sie das so machen andererseits würden. Wir können uns ja eh nicht vorstellen, wie Aliens aussehen. Vielleicht sehen sie halt wirklich so random und komisch aus. Also. Ja, deswegen. Also ich meine, theoretisch ist das alles möglich. Ich weiß bloß nicht, wie ein winziges Studio wie Hello Games das sind, das hinkriegen wollen. Ich habe keine Ahnung. Es ist eins der ambitioniertesten Projekte, die wir derzeit, habe ich zumindest das Gefühl, in unserer Videospielbranche haben. Nicht was Grafik angeht, sondern was den Scope des Projektes und die Möglichkeiten, die man damit hat, angeht. Also das ist die definitive, ultimative Open World. Und es ist so ein winziges Ministudio aus London, das das baut. Das ist das Abstruse daran. Keine Ahnung. Das könnte die beste Open World-Erfahrung ever sein. Es könnte sein, dass ein winziges Team das baut. Und das mit Oculus Rift oder Morpheus. Ja, sowas zum Beispiel. Also das wäre doch so awesome. Ich meine, die Grafik ist relativ einfach. Das müssen sie so machen. Aber sie ist trotzdem sehr stilsicher, muss ich sagen. Also mir hat sie an sich gut gefallen. Also es ist eine sehr stilsichere, coole Grafik. Man merkt nur halt schon, die ist nicht ewig hoch aufgelöst. Das sind keine 30.000 Polygone pro Charakter und so ein Kram. Es ist schon ein bisschen einfacher gemacht. Das muss es auch. Aber sie ist eben zumindest stilsicher. Immerhin, sie bleibt sich treu und sie wirkt sehr stimmig. Und aus einem Guss. Und ich meine, das ist ja fast das Wichtigste. Warten wir jetzt mal ab. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Genau, und genau Release-Termin haben sie jetzt noch nicht genannt, aber es wird auf jeden Fall auf den Konsolen zeitexklusiv für die PS4 launchen. Ja. Und natürlich für den PC dann auch. Bin auf jeden Fall super gespannt drauf, wie das dann am Ende wird. Ich hoffe ja nicht, dass es wirklich klappt, weil ich sehe sonst viele schon enttäuscht am Boden liegen. Ja, ich wäre der Erste, der super enttäuscht wäre, wenn es nicht so klappt. Ich habe jetzt schon sehr hohe Erwartungen an das Spiel, aber ich meine, ganz ehrlich, man kann auch niemandem vorwerfen, so hohe Erwartungen zu haben. Sie haben das Spiel so aufgebaut. Das Erste, was war, ohne Übergang, von jedem Planeten hochfliegen, das, was du im Himmel siehst, kannst du sofort erkunden. Es gibt endlos viele Universen, jeder startet auf seinem eigenen Planeten. Ich meine, das sind all diese Dinge, die hypen uns. Es klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Richtig, aber sie sind auch sehr explizit damit eben, was sie erreichen wollen. Sie sind sehr explizit, sie sagen nicht, ne, sie deuten nicht gewisse Dinge an, sondern sie sagen klipp und klar, so wird es sein. Und das heißt, sie müssen auch delivern. Sind wir jetzt mal gespannt, ob sie das hinkriegen oder nicht. Ja, dann ein anderes kleineres Ding, das irgendwie aber trotzdem für ziemliche Furore gesorgt hat in der Fan-Community, ist ein Remake von Grim Fandango. Tim Schafer hat angekündigt, dass er ein Grim Fandango-Remake machen möchte. Und das wird auch erstmal time-exklusiv für Sony erscheinen, beziehungsweise wir wissen noch nicht genau. Es wird auf jeden Fall irgendwie eine Exklusivität für Sony geben. Ob das time-exklusiv genau, oder für immer exklusiv ist, wissen wir noch nicht. Also wird auf jeden Fall auf PS4 und Vita erscheinen. Restliche Plattform weiß man noch nicht. Muss man mal sehen. Ich nehme, da gehe mal davon aus, dass es auch für den PC erscheinen wird, zum Beispiel. Ja, na, das, davon gehe ich ganz stark aus. Ist ja die ursprüngliche, Plattform, auf der es erschienen ist. Grim Fandango, für alle, denen das nicht sagt, ist eins der letzten großen LucasArts-Adventures. Für viele das beste Adventure, das LucasArts hier gemacht hat. Diskutabel, ich würde mich fast dem anschließen. Ich habe letztens mal wieder versucht, die alten Monkey Island-Teile wieder zu spielen und habe festgestellt, dieser Humor ist leider überhaupt nicht gut gealtert. Ist ganz schrecklich und anstrengend. Es macht wenig Spaß, ich kann ganz selten noch schmunzeln, die meisten kann ich nur den Kopf schütteln. Ich weiß nicht, ich meine, ich war damals einfach noch jünger. Keine Ahnung, wie das damals 30-Jährige irgendwie bewertet haben. Vielleicht war einfach damals so in den 80ern, 90ern vielleicht der Humor ein bisschen anders. Insgesamt muss ich aber sagen, die sind nicht so gut gealtert. Grim Fandango habe ich noch nicht wieder gespielt, aber Grim Fandango habe ich auch noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Sehr, sehr eigener Artstyle, sehr coole Story, ein etwas anderer Humor als für LucasArts Adventures üblich und deswegen glaube ich auch ein bisschen interessanter. Dass jetzt das Remake so ein großes Ding ist, ja, keine Ahnung. Es war anscheinend ein ziemlich großes Ding. Es gab ziemliche Furore und Aufruhr im Internet. Es gab schon in der Halle, als angekündigt wurde, vor so, yeah, Grim Fandango. Ich habe gedacht, wow, so viele Leute können das eigentlich gar nicht gespielt haben. Trotzdem scheint es viele Leute zu interessieren und so ein Remake von so einem alten Adventure-Klassiker, pff, ist immer cool. Von daher bin ich mal gespannt, was sie daraus machen. Ja, und mehr kann man, glaube ich, eigentlich nicht so zu sagen. Der nächste größere Titel wäre Battlefield Hardline. Ist doch was für dich, Joe? So ein First-Person-Shooter. Definitiv. Ich kann es kaum erwarten, als SWAT-Mitglied Gebäude kaputt zu schießen und ja, den ganz aller Quatsch zu machen, der da so läuft. Ja, also so ist Battlefield Hardline, ich meine, es hat Battlefield, aber ich habe das Gefühl, dieses SWAT und also so ein bisschen Terrorist, Counter-Terrorist-Setting, so wie in Rainbow Six, okay, aber so wie es in Battlefield aussieht, ist halt so, keine Ahnung, das ist halt die Polizei, die gegen Bankräuber anscheinend kämpft. Bankräuber sind technologisch ausgerüstet. Da denke ich mir, so viel Geld kann nicht in diesen Banken gewesen sein. Also das lohnt dafür, keine Ahnung, riesige Geländewagen und halbe Panzer da rauszuholen. Allein der Panzer muss mehr gekostet haben, als alles Geld, was sie da hätten einsagen können. Dabei ballern beide Seiten gleichzeitig doch Hochhäuser und Kräne kaputt. Also wirklich so, what? Ist einfach, also wie gesagt, man kann es ja einfach ignorieren, wenn man dieses Spiel spielt, rein auf die Mechanik achten und so weiter. Ist auch okay so. Aber das war das erste so, naja, in einem normalen Battlefield, okay, ist halt Krieg, ist Zweiter Weltkrieg oder was weiß ich was, ein großer Krieg irgendwo im Nahen Osten. Aber das ist halt so, das ist halt völlig out of dimension. Kein SWAT-Team hat diese Möglichkeiten und ja, generische Bankräuber erst recht nicht. Ja, vor allem auch nicht in dieser Masse. Also diese Bankräuber sind ja auch überfallen das mit einem relativ kleinen Team diese Bank da und dann geht das los und dann plötzlich werden sie abgeholt von Quads und Motorrädern und riesigen Wagen und dann gibt es Verfolgungsjagd mit 15 Polizeiautos, wovon jedes dritte in die Luft fliegt und wie gesagt, dann fällt dieser Kran um. Also irgendwann habe ich auch gedacht, so, was passiert denn hier gerade? Ich meine, wie du schon gesagt hast. Ist das jetzt Krieg oder ist das ein Banküberfall? Ja, richtig, das ist die Sache. Also ich meine, man kann das schon alles ignorieren, wenn man möchte. Aber tut mir leid, für mich ist es ein bisschen zu viel, als dass ich es wirklich guten Gewissens ignorieren könnte. Ich muss die ganze Zeit dabei denken, so, was passiert hier eigentlich gerade? Hätte man nicht ein besseres Szenario dafür finden können? Ich meine, es spielt sich letztendlich wie ein scheiß Battlefield. Wenn ihr Battlefield. Ja, sie wollen sich einfach unterscheiden, sagen, wir machen dann ganz Neues. Nur leider passt das Setting halt überhaupt nicht. Ja, natürlich nicht, weil sie ja immer noch Krieg machen. Und für Krieg passt einfach nur mal Bankräuber, Räuber und Gendarm, passt einfach nicht so gut für Krieg. Ich meine, hätten sie es einfach cooler inszeniert in einem kleineren Rahmen, das kannst du genauso gut machen. Du brauchst kein 64-Mann-Battlefield, du brauchst kein 32 gegen 32 mit Panzern und explodierenden Hochhäusern. Wenn du es so machen möchtest mit Räuber und Gendarm, was an sich ja ein ganz cooles und im Battlefield-Genre zumindest völlig unverbrauchtes Szenario ist, kann man das ja machen. Dann nimm kleinere Squads, 12 gegen 12, machst im kleineren Rahmen. Das funktioniert ja auch, da kann immer noch ein cooles Spiel draus werden. Ich glaube nicht, dass die ganzen Leute sagen, naja, toll, hier explodieren keine Hochhäuser, deswegen spiele ich das nicht. Wenn du dafür trotzdem einen taktisch anspruchsvollen Shooter machst, kann das ja ausreichen. Aber sicher, das haben sie eben nicht gemacht. Sie haben sich quasi gesagt, wir behalten das Gameplay komplett gleich und suchen uns dafür aber ein völlig unpassendes Szenario. Ich meine, wenn sie, wie gesagt, sowas in der Stadt hätten haben wollen, dann spiel doch irgendwie so Guerillakrieg mit irgendeinem fiktiven Bürgerkrieg irgendwo. Weißt du, also ich meine, da macht das zumindest alles Sinn. Aber wie wir schon gesagt haben, wenn die Bankräuber da 10 Millionen raushauen und bei dem Erbeuten dieser 10 Millionen insgesamt, weiß ich nicht, 5 Millionen Materialaufwand haben, mindestens, dann hat sie, da haben sie die 10 Millionen schon gar nicht mehr gelohnt. Was, also weißt du, das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn, was da passiert. Zumal sie irgendwie, das ist eine so eine bekackte kleine, eine bekackte kleine Tragetasche. Wenn es wirklich so wäre, dass es 6-7 Tragetaschen wären, du brauchst 6-7 Leute, um die ganze Loot zu transportieren. Das hat ein Geldtransport. Ja, richtig, genau. Das ist halt die Sache. Also wenn es wirklich so wäre, dass es so viel Geld wäre, das würde ich ja zum Beispiel ganz cool finden, dass mehrere Leute das tragen. Und jedes Mal, wenn jemand von denen stirbt, verlierst du einen Teil deiner Beute oder so ein Kram, weißt du? Aber es ist wirklich ein Typ, der einfach die komplette Beute hat. Und ich meine, in einem Rucksack mit Geld können nicht so viele Scheine drin sein. Da können ja nur 2-3 Millionen drin sein überhaupt, rein technisch gesehen. Das heißt, es gibt einen Rucksack mit 3 Millionen und für den veranstalten die den Dritten Weltkrieg. Also, ich weiß nicht, da kann man bestimmt drüber hinwegsehen. Manch einer mag jetzt sagen, oh, was macht ihr denn da? Legt jeden Scheiß auf die Goldwaage. Ich find's trotzdem dumm. Ich find's unpassend und komisch. Und ich fand nicht, dass es besonders stimmig aussah. Wenn man davon jetzt auch mal absieht, ist es halt Battlefield. Sieht schon awesome aus. Ich meine, wenn da so ein Kran irgendwie in so ein Hochhaus kracht und so ein Gedödel, alles explodiert. Schon geil inszeniert. Und vielleicht funktioniert es ja auch diesmal von Launch an, nicht so wie Battlefield 4, dieses Desaster. Ja, yep, das stimmt natürlich. Das ist natürlich noch so ein Zusatzding. Keine Ahnung, ansonsten ist es halt Battlefield. Also sieht 100% aus wie Battlefield. Keine Ahnung. Da gab es auch was Exklusives für Sony, oder nicht? Ja, die Beta soll exklusiv bei Sony sein oder starten. Stimmt. Konnte man sich auch schon dafür anmelden. Ist eine Closed Beta, glaube ich. Ja, ist eine Closed Beta und du konntest dich anmelden. Henrik hat es auch gleich versucht, während wir geguckt haben, hat er mit seinem Smartphone versucht, sich da gleich für anzumelden. Auch wenn er gar nicht so riesen Battlefield-Fan ist, aber er will es einfach aus Prinzip. Das ist eine richtige Einstellung, finde ich. Kann auch was drüber erzählen, wenn er reinkommt. Genau. Viel interessanter, auch was jetzt Multiplayer angeht, ist das nächste Spiel, nämlich Evolve. Ja, ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon mal über Evolve geredet haben. Weiß ich gerade auch nicht, das habe ich mich vorhin auch schon gefragt. Für alle, die es nicht wissen, Evolve ist das neue Spiel von Left 4 Dead machen und ist ein Multiplayer-Spiel, ein reiner Multiplayer-Spiel mit asynchronen Multiplayer. Davon hatten wir es ja letztens schon, als Merlin Noskov als Tasty hatte. Ja. Eben so aus, dass man da als ein, also es ist 4 gegen 1, die 4 Leute, die spielen Menschen, die spielen die mit jeder, die eine andere Rolle haben. Ich habe es jetzt nicht alle im Kopf, aber es gab auf jeden Fall einen Healer, es gab einen Trapper, es gab einen, was weiß ich was, ist auch egal. sie sind auf jeden Fall zu viert und müssen zusammen es schaffen, ein Monster zu besiegen. Und dieses Monster wird auch von einem Spieler gespielt. Dieses Monster fängt recht klein und schwach an, kann aber sich dadurch, indem es entweder einen von den Menschen killt oder eben auch Creeps killt, versuchen sich aufzuleveln und dann, wie der Name sagt, Evolve, auf die nächste Evolutionsstufe sich zu weiterzuentwickeln. Da wird es auch immer größer, kriegt mehr Fähigkeiten, hat mehr HP und wird halt immer gefährlicher. Das, was man bisher gesehen hat vom Gameplay, sah schon extrem cool aus. Also die Hunter, die haben mehrere Möglichkeiten, dieses Viech zu finden. Das Viech hat auch mehrere Strategien, mit denen es versuchen kann, sie entweder voneinander zu trennen oder einen von denen rauszupicken und umzubringen. Und das funktioniert auch wirklich so, dass dann das Teamplay auch gebraucht, wenn einer von den 4 wegfällt, dann ist es für die anderen 3 extrem schwierig, dann dieses Vieh, das Monster dann im Griff zu halten, weil dann eben eine sehr wichtige Komponente fehlt. Also Teamplay und so weiter, das scheint eine sehr große Rolle zu spielen. Es sah auf jeden Fall schon ganz cool aus. Wir haben uns dann auch gefragt, ja, wie wird das am Ende dann werden? Mit nur einem Monster wird es irgendwie langweilig oder wird es dann vielleicht irgendwann so kommen, dass alle dann das Monster spielen wollen, weil das irgendwie schon cooler ist. Und jetzt haben sie auf der E3 jetzt noch neue Monster gezeigt. Unter anderem eine riesige Krake, die auch ein bisschen aussah wie Cthulhu. Die einfach nur The Kraken heißt. Was ein bisschen langweilig ist. Richtig. Und sie haben auch schon gesagt, es wird 3 Monster zum Launch geben und plus ein zum als DLC, was ich wiederum ein bisschen doof finde. Und es sah wirklich auch das, was ich jetzt diesmal auch auf der E3 gesehen habe, sah einfach ziemlich cool aus. Also auch die Kämpfe dauern ewig lang. Also es ist auf jeden Fall auch kein Match, das irgendwie nach 5 Minuten vorbei ist. Und es dauert halt wirklich irgendwann, wenn das Monster auf der 3. Evolutionsstufe ist, dann hat das auch so viel HP, dass es dann auch wirklich, da muss er wirklich ein paar Minuten draufhalten, bis das Ding tot ist. Durchaus super interessant. Das ist natürlich, dass immer das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob ich genug Freunde habe, um das mit allen zu spielen. Und Cross-Platform wird es mit 1000%iger Wahrscheinlichkeit nicht geben. Ja. Da haben Merlin und ich uns auch schon wieder aufgeregt. Oh, waren wir zu einem Cross-Platform. Aber das wäre so ein Spiel, wo das auch so gut passen würde. Ich meine, die Leute, die First-Person-Shooter-mäßig spielen, die spielen eh Koop, sodass es nicht so wahnsinnig schlimm ist, wenn deiner ein bisschen langsamer oder schneller ist. Und ganz ehrlich, das Monster lässt sich 100% im Gamepad genauso schnell und gut und präzise steuern wie mit der Maus und Tastatur. Es gibt also letztendlich keinen Grund, das nicht Cross-Platform zu machen. Aber ich meine, andererseits, das sind ja eh nie die Gründe gewesen, warum es kein Cross-Platform gibt. Sondern eher dieses, naja, die großen Firmen Microsoft und Sony wehren sich halt dagegen. Beziehungsweise Sony zum Teil ja nicht mal, aber bei manchen Microsoft auch mehr als Sony. Was auch völlig unverständlich ist, ich meine, gerade mit Microsoft ist doch so, mit der Xbox One und Windows, warum gibt's da keinen Cross-Platform-Multiplayer? Macht doch nur Sinn, die beiden Dinge zu verknüpfen. Aber, naja. Warum auch immer. Ja, die Klassen sind übrigens die Assault Class, der große Heavy Tank, der viel Schaden macht und so ein Kram. Also der, der ganz vorne steht, der Medic zum Heilen, der Trapper, der eben ja so ein Schutz, so ein Energiefeld errichten kann, aus dem das Monster nicht raus kann, sodass man eine etwas bessere Arena hat quasi zum Kämpfen, und der Support, der Schilde vergeben kann und einen Orbital Strike und sowas als Fähigkeit rufen kann, um möglichst viel Schaden anzurichten und sowas. Das sind die vier Klassen. Ja. Was soll man da noch dazu sagen? Ich glaube, ich bin einfach auf kein Multiplayer-Spiel auch nur ansatzweise so gespannt wie auf das. Left 4 Dead habe ich persönlich nie gespielt, fand ich auch nicht so mega spannend. Ich finde aber eben auch, und wie das Joe auch schon erwähnt hat, weil wir auch schon bei Northcast drüber geredet haben, ich finde diesen ungleichen Multiplayer-Modus und diese ganze Idee von einem riesigen langen Bosskampf einfach als Multiplayer-Partie richtig geil. Kein tausendmal respawn, zumindest nicht auf Seiten des Monsters. Natürlich respawnen die Leute dann schon wieder, wenn sie sterben. Aber auch da, wie du schon gesagt hast, ist das dann durchaus wichtig und von, ne, also das ist durchaus wichtig, dass du, wenn du dich mit dem Monster messen willst, dass wirklich alle vier auch da sind, sonst hast du schnell ein Problem. Ohne Medic fallen die Leute wesentlich schneller um, ohne Support gibt es eben keine Schilde mehr. Der Assault macht den meisten Schaden, also das, die sind schon alle sehr abhängig voneinander, und dadurch entsteht halt natürlich auch eine coole Teamdynamik, dass man wirklich versucht, nicht zu sterben und auch zwischendurch mal flieht. Und das Monster ist ja sowieso einfach, ne? Das steht halt so lange, bis es erstmal stirbt, und dann ist halt gewonnen. Von daher sieht super, super cool aus. Ich mag die Idee, 20 Minuten lang einfach so einen langen, in die Länge gezogenen Kampf zu haben. Die Welt sieht cool aus. Sie haben ja auch schon gezeigt, dass es durchaus auch einige neutrale Monster, also sie haben ja quasi gesagt, sie wollen die Map als eine Art sechste Spielfigur drin haben, die eben dafür sorgt, dass quasi dadurch mal ein bisschen Threat entsteht und so ein Kram. Da gibt's Pflanzen, die dich angreifen können und so ein Kram. Da gibt's Monster, die in gewissen Flüssen und sowas hausen und dich eben angreifen und so ein Kram. Es gibt neutrale Monster, an der eben das Monster sich dann eben aufleveln kann, indem es die frisst und sowas und auch ein bisschen Leben regeneriert. Also es sieht einfach richtig, richtig cool aus. Dass es jetzt auch andere Monsterklassen gibt, finde ich auch mega geil. Solange sie das Balancing gut hinkriegen, glaube ich, wird es ein richtig, richtig cooles Multiplayer-Spiel. Also habe ich echt Bock drauf, muss ich sagen. Das Einzige, was noch besser machen könnte, wäre echt einfach Crossplay vom Multiplayer. Aber das werden wir wohl nicht kriegen. Auch hier wieder exklusiv noch kurz was. Es gibt auf jeden Fall Time-Exclusive DLC und eine Time-Exclusive Beta für Microsoft, also für die Xbox One. Ich glaube, sonst gibt es da in der Hinsicht auch nichts mehr zu sagen. Nö. Wird awesome, glaube ich. Ich bin mega gespannt drauf. Ich bin auch gespannt drauf, aber wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie. Ich habe halt keine Lust, sowas mit unbedingt jetzt mit fremden Leuten in der Queue zu spielen, weil ich auch immer das Gefühl habe, da hat man dann immer noch. Ich will nicht sagen, dass es dann wahrscheinlich so giftig ist wie zum Beispiel ein MOBA. Also ich glaube, das geht einfach nicht giftiger. Ja. Aber es ist ja immer was anderes. Es ist einfach schon cooler, wenn man es mit Freunden spielen kann, oder dann auch man auch dann da in dem Sinne ein bisschen ungezwungener ist und. Ich meine, wir wollen nicht aufgeben, bevor es nicht irgendwie passiert ist. Vielleicht gibt es ja doch noch Cross-Platform-Multiplayer und das wird awesome. Oder Merlin gewinnt eine PS4 oder irgend so. Ich will das Spiel nicht spielen. Ihr solltet euch lieber alle einen Gaming-PC kaufen. Nö. Nö. Wenn ich mir den nächsten großen Geld komme und mir meinen nächsten kaufe, kannst du meinen haben. Damit kannst du dann auch locker noch überhaupt spielen. Vielleicht gewinne ich ja dann doch die Grafikkarte beim GameStar zum Spielen. Siehst du, und schon kannst du den PC dann bauen. Perfekt. Awesome. Das nächste Spiel, da wirst du jetzt deinen großen Monolog halten dürfen. Das ist nämlich Final Fantasy Type Zero HD, und ich habe keine Ahnung, was das auch nur ansatzweise ist. Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, dass du keine Ahnung hast, was es ist. Weiß ich wirklich nicht genau, was es ist. Also für die, die es. Wie kann man das noch nicht wissen? Egal. Für die, die nicht wissen, was es da eigentlich geht, Final Fantasy Type Zero ist ein Spiel, das auf der PSP erschienen ist. Ursprünglich wurde es mal 2006 zusammen mit Final Fantasy 13 und Final Fantasy Versus 13, jetzt 15, als Final Fantasy Agito 13 angekündigt. Damit ist jetzt die Confusion erstmal perfekt. Allerdings. Damals war es als ein Mobile-Titel angekündigt, dann hat man aber relativ schnell beschlossen, dass man den 13 Namen rausnehmen will und es hat dann und dass man nicht mehr das für Mobile rausbringen möchte, sondern eben für die PSP. Und Final Fantasy Type-Zero kam dann auch, wenn ich mich richtig erinnere, vor 3 oder 4 Jahren eben in Japan für die PSP raus. Es hat ziemlich gute Kritiken gekriegt, soll eines der besten Final Fantasies sein der letzten Jahre, obwohl es so ein Spin-Off ist. Und es gab dann auch schon lange Gerüchte, dass es dann lokalisiert wird. Es gibt sogar Gerüchte, dass die Lokalisierung mittlerweile schon längst fertig ist, weil damals auch schon einige Voice-Actors über Twitter oder andere Social Media das eigentlich schon mehr oder weniger halb geteased haben, dass sie daran gearbeitet haben, aber irgendwie kam das dann nicht mehr raus. Viele vermuten, das lag einfach auch in der Situation der PSP dann im Westen, dass es dann einfach, die Zeit war schon längst abgelaufen für die PSP im Westen, und Square Enix hat sich dann dagegen entschieden, das rauszubringen. Und es gab dann viele Petitionen dafür, das dann rauszubringen, entweder auch für die PSP oder als dann die Vita rauskam, eben entweder als PSN-Titel auch für die Vita oder eben als komplettes Remake für die Vita. Und es gab eine riesen Kampagne dafür und anscheinend hat sich das jetzt ausgezahlt, weil Square Enix hat ganz überraschend, ohne jetzt irgendwie Trailer oder sonst irgendwas zu zeigen, angekündigt, dass Final Fantasy Type-Zero HD, also ein komplettes Remake für PS4 und die Xbox One herauskommen soll. Das ist an sich eine super coole Nachricht, also ich freue mich sehr drauf auf das Spiel, auch wenn jetzt letztens erst die Fan-Übersetzung für die PSP jetzt rausgekommen ist, wo man jetzt auch vermutet hat, dass sie es jetzt deswegen rausgebracht haben, weil sie eben Wind davon mitbekommen haben, dass Square Enix eben das jetzt offiziell auch ankündigt. Was ein bisschen das Ganze negativ beeinflusst hat, war dann ja die sehr amateurhafte Ankündigung dieser eigentlich sehr, sehr positive Nachricht für alle Fans. Und zwar war es so, dass es angekündigt wurde, als ein Square Enix Community Manager einen Blog-Eintrag auf dem PS-Blog veröffentlicht hat und dann angekündigt hat, ja, Final Fantasy Type-Zero HD kommt für die Vita. So, ja. Und dann kam aber, haben wir vielleicht, okay, cool, der eine Typ, der Shahid heißt der, von Sony Computer Entertainment America, nicht America, Europe, der viel mit Third-Party-Relations, vor allem mit der Vita arbeitet, hat dann das Retweeting gesagt, yes, wir haben es geschafft. Es gab ja diese große JRPG Vita-Kampagne und er hat das dann auch mit diesem Hashtag versehen und alle dachten, okay, das kommt auf jeden Fall für die Vita. Dann kam aber die erste Nachricht, naja, in der Pressemitteilung steht nur PS4 und Xbox One, was ist denn eigentlich los? Und 5 Minuten später mussten halt Square Enix zurückrudern und sagen, nee, wir haben es völlig falsch gemacht, es heißt doch nur PS4 und nicht Vita. Und da haben sich natürlich super viele Leute aufgeregt, vor allem natürlich die Vita-Community, weil sie, oder auch die Vita- und PSP-Community, weil sie schon das Gefühl hatten, naja, wir haben eigentlich diese Kampagne am meisten getragen, jetzt erscheint es gar nicht mehr für unsere Konsole und ihr habt sogar noch halbwegs angekündigt, was zeigt, es hätte auch irgendwie total Sinn gemacht, weil es ja auch ein Handheld-Spiel ist. Dann haben sich auch viele gefragt, wie kommt es dazu, dass der Typ von Sony das bestätigt, der muss das doch wissen. Und jetzt kam anscheinend von ein paar Insidern so raus, dass Sony anscheinend wirklich sehr dafür gelobbyt hat, dass das Spiel auch für die Vita kommt, aber Square Enix sich bis zum Schluss anscheinend geweigert hat. Und als der Typ von Square Enix das jetzt so geschrieben hat, dann auch der Typ von Sony dachte, okay, sie haben es selbst uns nicht mehr gesagt, aber sie haben sich doch noch am Ende dafür entschieden, es doch noch für die Vita zu bringen. Ja. Und am Ende war das Chaos einfach perfekt. Und am Ende war einfach die ganze positive Nachricht davon, dass es jetzt kommt, einfach nur noch ein komplettes PR-Fiasko, könnte man eigentlich sagen. Und ganz ehrlich, ist es auch so dumm, gerade in dem Moment, wenn es schon passiert ist, das Debakel, ruft doch einfach kurz Sony an, die ja offensichtlich eh schon mega begeistert sind, dass es jetzt doch kommt und sagt, wir machen es doch. Also ich meine, weißt du, warum denn diese ganze Hin und Her? Man weiß es nicht, warum. Also es würde auch Sinn machen, ich meine, ich werde es mir einfach für die PS4 kaufen, das ist alles kein Problem. Ich bin ja einer derjenigen, die sagen kann, okay, mir kann das egal sein, weil ich habe ja beide Konsolen. So nehme ich es natürlich nur, ich sehe auch, dass ich sage, naja, es ist als Handheld-Spiel konzipiert worden. Ich mag meine Vita auch. Ich würde es eigentlich schon gerne auf der Vita spielen, wenn es das gäbe. Jetzt haben sie mir die Entscheidung abgenommen. Okay. Aber trotzdem kann ich auch verstehen, wenn jetzt viele natürlich sauer sind, wenn es eben nicht geht. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, ist es halt ein PSP-Spiel von vor 4 Jahren. Klar, man hat einen kurzen Screenshot im Hintergrund gesehen. Das sah schon ganz gut aus. Aber die Ressourcen, das auf ein ansehnliches Niveau zu heben, ist auf jeden Fall mit sehr viel mehr Ressourcen verbunden, als wenn man es einfach für die Vita geremaked hätte. Ja, also, wie gesagt, ich freue mich immer noch drauf. Es war eigentlich eine der wenigen Überraschungsankündigungen, die man eigentlich so für Fans von JRPGs oder japanischen Spielen generell hatte. Dementsprechend nehme ich das mal positiv von Square Enix Seite mit. Man hat noch keinen Release damit, wie immer. Man weiß auch gar nicht, ja, wie wird das jetzt genau aussehen, wie lange wird das jetzt dauern, wenn sie jetzt komplett remaken. Wenn sie so machen wie bei Final Fantasy X, könnte es am Ende richtig gut aussehen, aber das wird auch ewig dauern, bis es fertig ist. Also es gibt auch viele Fragezeichen und ich weiß auch nicht. Also eine Tür von NeoGAF hat es ganz gut zusammengefasst. Square Enix, you had one job. Und ja. Tja, den habt ihr versaut. Manchmal auch passiert, was ich vertippt, aber der hat halt 3-mal in dem Beitrag Vita geschrieben. Also anscheinend hat der Typ selbst schon das Gefühl gehabt, okay, wir machen das. Ich schreibe jetzt das einfach, aber in seinem Kopf hat er gesagt, naja, Vita passt halt am besten. Und ja. Super dumm einfach. Wie gesagt, und ich finde auch immer noch, man hätte im Nachhinein einfach sagen können, Damage done, jetzt machen wir doch schnell einfach noch eine Wiederversion. Es ist doch nicht so, es ist ein verfluchtes PSP-Spiel. Come on, es kann nicht besonders kompliziert sein, nur eine Wiederversion zu machen. Dann hätte man sich spätestens dafür entscheiden können. Gerade wenn man merkt, dass es positives Feedback auf diese Nachricht gibt. Naja, egal. Ansonsten halt so, ja, weiß ich nicht, Final Fantasy Type-Zero, ich kann da wie gesagt nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Also es soll ein ziemlich gutes Spiel sein. Wir haben eigentlich alle, die entweder des Japanischen mächtig sind oder halt, Import-Reviews, die ich gelesen habe, haben das Spiel eigentlich alle gelobt. Das ist auf jeden Fall nicht, wird auf jeden Fall nicht die Final Fantasy Welt verändern, aber Soll definitiv ein sehr gutes Spiel sein. Dementsprechend, ja, neues JRPG auch für die Next-Gen-Konsolen nehme ich doch immer gerne. Wenn es denn in der nächsten Zeit irgendwann rauskommt, weil das Final Fantasy 15 nicht gezeigt wurde, das, darauf werde ich wahrscheinlich nachher auch nochmal kurz eingehen müssen. Ja, yep, stimmt. ja, dann kommen wir langsam gegen Ende. Was wir hier noch haben, ist Lords of the Fallen. Das wird wahrscheinlich viel nicht sagen. Und weiß ich gar nicht. Also, ja, wo das schon könnte sein. Es ist auf jeden Fall nicht einer dieser großen AAA-Titel mit großem Publisher oder großem Entwickler, die jetzt ja weltbekannt sind. Es ist eigentlich ein recht kleiner und auch recht noch unbekannter Entwickler aus Polen. Also ich glaube, das Spiel wird zusammen, ist eine Kooperation auch von einem polnischen und einem deutschen Studio. Ich glaube, CI Games heißt das polnische Studio. Und ja. Es ist ein Fantasy-Action-RPG. Ist auf jeden Fall für die Next-Gen-Konsolen only, glaube ich. Also ist kein Cross-Plattform-Titel, kommt jetzt im Oktober oder im November raus. Und ja, sieht ein bisschen aus wie ein Dark Souls-Klon oder generell ein Souls-Klon. Auch wenn ja, das Klon ein bisschen, ja. In dem Sinne jetzt nicht negativ gemeint sein soll. Also ist vom Kampfsystem her aus, also du hast auch genauso wie in Souls dieses, also Stamina-Management ist drin, du hast relativ viel 1 gegen 1 und die Gegner scheinen auch recht, also sind auf jeden Fall keine ja, Wegwerfgegner, sondern die durchaus auch gewisse Challenge haben. Mhm. Und der Unterschied ist nur, dass das Ganze in dem Sinne nicht ganz so ruthless ist wie es in Dark Souls, weil man zum Beispiel die Möglichkeit hat, Erfahrungspunkte oder als Seelen oder was auch immer, was man da hat, eben zu bunkern. Also man verliert zwar schon die Seelen, wenn man stirbt, aber man hat die Möglichkeit, an jedem Savepoint diese sozusagen zu einer Bank zu bringen und dann gehen die auch nie verloren. Ja. Das Kampfsystem ist ein bisschen schneller. Es ist also nicht ganz so langsam wie jetzt vielleicht Souls. Es ist ein bisschen schneller, ein bisschen mehr auch auf Ausweichen und so weiter. Aber vom an sich aus auch von der ganzen Atmosphäre her und sie wollen auch dieses rewarding Feeling haben, wenn man eben so einen Boss dann auch kaputt macht. Und sie haben auch im Interview ganz klar gesagt: Natürlich haben wir uns von Dark Souls inspirieren lassen und wir sind zwar auch sicher, dass wir genug eigene Sachen haben, aber wir würden, glaube ich, lügen, wenn wir sagen würden, wir haben uns gar nicht inspirieren lassen. Und ich muss auch sagen, ich habe es mir angeguckt und es sah einigermaßen interessant aus. Also ich bin ja auch einer, der eigentlich sagt, gut kopiert ist immer noch besser als ganz schlecht selbst gemacht. Und momentan gibt's auf Next-Gen-Konsolen eh noch nicht so viel, was im RPG-Bereich wirklich spielbar ist. Von daher bin ich schon einigermaßen interessiert daran, das auch zu spielen. Also sah auf jeden Fall gepolished aus, sah auch grafisch sehr gut aus, dafür, dass ich das Studio vorher nicht gekannt habe. Und ich meine, dass die polnischen Studios was drauf haben, das haben sie ja spätestens mit CD Projekt und Witcher gezeigt. Und ich glaube, da entwickelt sich eine ganz coole Development-Community dort in Polen. Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, also ich meine natürlich sowieso, weil es halt eben Dark Souls inspiriert ist, gefällt es natürlich pauschal schon from the get-go quasi. Aber es sieht auch, ne, auch auf seine eigenen Beine gestellt, eigentlich ziemlich cool aus. Die erste Gameplay-Demo ist schon ein Stück her, wir haben es ja nochmal eine zweite gesehen. Die erste Gameplay-Demo fand ich auch schon ganz cool aus. Ich finde auch, der Hauptcharakter ist gar nicht so uncool, diese ganze Idee dahinter. Ich meine, ich erwarte jetzt irgendwie keine Höhen irgendwie der schreiberischen Kunst, aber solange es eine halbwegs interessante und coole Story und Welt zu entdecken gibt, irgendwie, dann reicht mir das ja schon. Und wie gesagt, ich erwarte ja auch einfach kein Dark Souls in der Hinsicht. Von daher glaube ich, wäre das einfach so ein netter, cooler Titel für zwischendurch, bis irgendwie sowas wie zum Beispiel Project Beast kommt. Ich weiß auch nicht genau, wie das natürlich jetzt irgendwie, ob es da wirklich große Gaps zwischen gibt, aber sieht auf jeden Fall cool aus. Also ich bin definitiv gespannt auf das Spiel. Hatte das schon vorher ein bisschen auf dem Radar, das habe ich fast vergessen, als dann jetzt auf der E3 nochmal gezeigt wurde. Und wie du schon gesagt hast, ist einfach auch super sympathisch, dass sie halt sagen, hey, klar, haben wir uns super inspirieren lassen von Dark Souls. Ist einfach ein super geiles Spiel. Wir haben natürlich trotzdem unsere eigenen Ideen, wir machen es auf eine etwas andere Art und Weise, aber trotzdem ist Dark Souls klare Inspiration. Finde ich sehr ehrlich und cool, auf jeden Fall, dass sie das so zugeben. Und ja, bin ich einfach mal gespannt drauf, was da jetzt draus wird irgendwie. Ja, genau, vielleicht willst du so ein Hidden Game auf jeden Fall am Schirm. Abwarten. Absolut. Also wie gesagt, es sieht vom Gameplay her schon interessant genug aus. Von daher, ich werde mir das auf jeden Fall, angucken, definitiv. So, die letzten drei Spiele. Star Wars Battlefront 2. Beziehungsweise Star Wars Battlefront heißt einfach nur, ne? Ja. Es ist ja quasi das Remake vom ersten Teil. Es gab ja damals Star Wars Battlefront 2 und jetzt machen sie ja nochmal ein Remake, DICE intern. Die sinnvollste Variante, die man wählen kann. Star Wars Battlefront war einfach ein ein Battlefield-Klon im Star Wars-Universum und jetzt macht halt einfach DICE das Ganze. Von daher wird es vermutlich einfach super werden. Ich persönlich bin nicht so wahnsinnig interessiert dran, aber ich bin auch nicht so ein großer Battlefield-Spieler und auch nicht Battlefield-artige Spiele-Spieler. Aber ansonsten war Battlefront damals auf jeden Fall, ich habe damals den ersten, den zweiten Teil, glaube ich, auch kurz gespielt. Und es war schon ein cooles Spiel auf jeden Fall. Es hat schon viel Spaß gemacht. Dass du die Heldencharaktere irgendwie dazurufen konntest und so ein Kram. Es hat halt einen coolen Scale. Das Star Wars-Universum bietet sich auch gut an für solche derartigen Spiele. Von daher wird es bestimmt super. Und sieht auch ganz cool aus. Ich glaube, was man im Trailer so gesehen hat, war so ein bisschen halt eben so einen kleinen Rundgang durch die Studios bei DICE eben. Haben schon gezeigt, woran sie gerade genau arbeiten, was Grafiken und sowas angeht. Also, wie gesagt, die Battlefield-Macher machen ihren eigenen Klon im Star Wars-Universum. Kann eigentlich nichts schief gehen bei, würde ich behaupten. Ja. Ja. Als jemand, den weder Battlefield noch Star Wars interessiert. Ist natürlich extrem uninteressant für dich, ja. Ja. Das stimmt. Aber zumindest ja. sind es keine Bankräuber, die Hochhäuser kaputt machen. Richtig, die Hochhäuser sprengen. Immerhin. Ja gut, dann springen wir gleich zum nächsten, Dead Island 2. Da haben wir einen kleinen Trailer zugesehen. Ja, es wurde da angekündigt auf der Sony Pressekonferenz und keine Ahnung, der Trailer ist halt, manche fanden es ganz lustig, fanden einfach nur so, ja, keine Ahnung. Okay. Man hat noch kein Gameplay gesehen und so weiter. Ich bin jetzt auch ehrlich gesagt nicht wirklich gespannt auf Dead Island. Ich weiß noch, dass das erste Spiel, das Dead Island, das war, ist ja notorisch bekannt dafür als das Spiel, das einen der besten Trailer zu einem Videospiel aller Zeiten hatte. Und das Spiel ist in keinster Weise gerechtfertigt. Ich weiß, ob du den Trailer kennst. Das ist der mit dem... Ja, natürlich kenne ich den. Wir haben doch auch über den schon geredet. Mit dem Mädchen und der so schön rewinded ist. Und genau. So. Und alle dachten, oh Gott, dieses Spiel, wenn das wirklich so diese Atmosphäre und dieses Serious-Dings von rüber... Anscheinend in keinster Weise hat das Spiel die Erwartungen erfüllt, die durch diesen Trailer hervorgerufen wurden. Und dementsprechend, ja. Ja, keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt keine richtige Meinung zu diesem Spiel. Geht mir ähnlich. Ich habe auch den ersten Teil nicht gespielt. Ich weiß auch nur, dass eben dieser riesige Flop war, nachdem alle so viel von dem Trailer erwartet haben. Wir haben über den Trailer ja auch schon mal ausführlich geredet, als wir eben über CGI und so einen Kram geredet haben. War auch ein awesome Trailer. Ist ja auch immer noch auf vielen der besten Trailer aller Zeitenlisten mit drauf, weil es einfach wirklich ein richtig guter Trailer ist. Ich meine, das Spiel hat es überhaupt nicht delivered, aber der Trailer ist super. Ich fand den Trailer auch ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Also die ganze Idee, dass er so nebenher zum Zombie wird, während er da so langläuft und hinter ihm geht halt so die Apokalypse los. Das ist irgendwie schon ganz lustig. Ja, und ansonsten Dead Island 2, keine Ahnung, erwarte nicht viel von und werde ich auch einfach nicht spielen, von daher, keine Ahnung. Aber man muss ja mal erwähnen, weil das eben eine der neuen Kündigungen war. Und letztes Spiel auf unserer Liste ist Inside. Das ist nochmal spannend, würde ich behaupten. Genau, im Inside wurde auf der Xbox-Konferenz gezeigt, wird auch erstmal zeitexklusiv für die Xbox rauskommen und ist von den Machern von Limbo. Und das sieht man auch meiner Meinung nach sofort, wenn man dieses Spiel sieht. Also auch wieder sehr dunkel, auch wieder dieses... Diesmal in dem Sinne nicht mehr komplett klassisch 2D, sondern glaube ich schon ein bisschen... Also man merkt auf jeden Fall, dass es 3D sein soll, auch wenn das ein Side-Scroller ist, wenn ich mich richtig erinnere. Und so was ich jetzt davon gesehen habe, geht es darum, dass man versucht aus einem autokratischen Staat zu fliehen. Zumindest habe ich das jetzt so empfunden. Man sieht im Hintergrund immer wieder Menschen, die wie Roboter eigentlich bestimmt marschieren und du musst die Dunkelheit nutzen, um eben dich an Scheinwerfer und so weiter vorbeizuschleichen. Wenn du vom Scheinwerfer getroffen bist, musst du dafür sorgen, dass du auch so tust, als wärst du einer von denen. Also das scheint auch alles so ins Gameplay dazu zu gehören. Und ich muss sagen, also ich fand den das, was ich gesehen habe, fand ich schon sehr intriguing, also auch dieses ganze Setting und den Backdrop, der könnte mir potenziell, glaube ich, sehr gut gefallen. Ich hatte sofort so ein Dystopia 1984-Vibe davon, also keine Ahnung, vielleicht bin ich auch der Einzige, der diesen Vibe hatte, aber ich hatte ihn auf jeden Fall. Nein, bist du garantiert nicht. Und ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Also es sah auf jeden Fall auch artistisch und so weiter auch super aus und ist auch definitiv einer der interessanteren Indie-Titel, die wir diese E3 gesehen haben. Absolut, ja. Vom Artstyle und allem her erinnert es schon sehr natürlich auch an Limbo. Sieht auch insgesamt einfach super, super cool wieder aus, definitiv. Auch das Setting hat mir gefallen. Kann man natürlich, wie gesagt, noch überhaupt gar nichts groß zu sagen. Aber insgesamt auf jeden Fall extrem spannend. Wird auch time-exklusiv kommen für Microsoft? Genau. Hast du das gerade schon gesagt? Das weiß ich gar nicht. Okay, dann erwähnen wir es eben nochmal. Und ansonsten, ja, wird einfach, glaube ich, bestimmt cool. Also ich meine, die Limbo-Macher haben viel Credit gekriegt für ihr erstes Spiel. Das ist jetzt lange nichts gekommen. Sie haben lange an dem Titel jetzt gearbeitet. Ich bin mal gespannt, ob sie eben ja das halten können quasi, diese Vorschusslorbeeren, die sie dann aufgrund von Limbo dafür schon gekriegt haben. Aber gespannt bin ich definitiv. Und wie du schon gesagt hast, Artstyle und sowas, auch diese ganze Dystopia, auch 1984, ich glaube, das ist kein besonders weit entfernter Vergleich. Ich glaube, der liegt recht nahe. Und allein deswegen schon sehr, sehr intriguing auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Definitiv. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit unserer Liste erstmal durch. Wie wir schon gesagt haben, wir haben definitiv nicht den Anspruch, dass es hier eine vollständige Liste wird über alle Spiele, die irgendwie da auf der E3 waren oder auch nur alle Spiele, die irgendwie wichtig waren, über die man reden musste. Wir haben jetzt unsere Auswahl getroffen. Nach jetzt bestimmt schon mindestens wieder 1,5 Stunden können wir sowieso nicht über viel mehr Spiele noch reden. Ich hoffe, ihr seid so ganz zufrieden mit unserer Auswahl. Falls es noch Dinge gibt, zu denen ihr noch gerne was gesagt hättet, noch eine Meinung loswerden wollt oder vielleicht auch einfach unsere Meinung noch hören wollt, dann meldet euch auf jeden Fall bitte. Schreibt uns mit dem, was ihr so von D3 gehalten habt und was ihr eben noch an wichtigen, coolen Spielen irgendwie da im Auge gehabt habt, über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Auch wenn irgendwelche Fehler aufgetreten sind oder so ein Kram ist, weil so eine lange Liste, vielleicht haben wir irgendwas vergessen zu erwähnen. Bitte verbessert uns. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt einfach nur mal so zum Abschluss, anstatt der Tasties vielleicht einfach so einen insgesamten Abschluss quasi, eine Zusammenfassung für unsere E3. Welche Spiele hast du denn so vermisst? So auf der E3, oder was? Das können wir ja quasi schon einfach mit reinnehmen, genau. So ungefähr, ne? So als Zusammenfassung für die E3. Ja, welches Spiel habe ich vermisst? Weiß ich gar nicht. Ich habe nicht so wahnsinnig viel vermisst. Also ich glaube, so eine Sache, die ich jetzt vielleicht so kurz erwähne, ist auf jeden Fall, ich fand EA ein bisschen enttäuschend. Man hat relativ, also sie haben Mass Effect 4 geteased, sie haben Mirror's Edge 2 noch so halbwegs gezeigt, aber es war vieles noch so im Planungsstadium und so weiter. Und ich glaube, viele haben sich dann doch erhofft, dass zum Beispiel das neue Mass Effect dann auch richtig angekündigt wird, einen richtigen Trailer und so weiter, und dass man mehr zu Mirror's Edge 2 sieht, aber irgendwie war das nur so ein Halbdasein. Ja, stimmt. Ja, das ist richtig. Andererseits, ich meine, immerhin glaube ich, bei EA war tatsächlich das Problem, sie musste diese ganzen Sporttitel und so Kram mit reinnehmen und sie konnten einfach zum Mass Effect noch nichts sagen. Hat man ja gesehen. Ich meine, ganz ehrlich, diese ganze Konzeptart, die sie hatten, die hätte auch schon von Mass Effect 2 sein können. Und das heißt also, letztendlich haben sie vielleicht auch in dem Trailer überhaupt gar nichts dazu gezeigt. Sie haben nur gesagt, sie arbeiten dran, das wird cool, aber mehr können wir euch zu dem Zeitpunkt noch zeigen. Ist ja auch verständlich, keine Ahnung, von daher fand ich es eigentlich ganz okay. Ich war letztendlich mega enttäuscht, weil ich jetzt auch noch nicht gar nicht genau wusste, was ich überhaupt zu erwarten habe. Ich hab schon gedacht, sie werden irgendwas zu Mass Effect sagen, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich irgendwie auch viel sagen können. Und so wie es jetzt letztendlich gelaufen ist, bestehe ich das ja ungefähr. Keine Ahnung, ne? Also, wir können einfach noch nicht viel sagen. Wir zeigen euch jetzt so viel, wie wir zeigen können. Das war's. Ja, was ich sagen muss, was bei mir einfach so ist, ich habe nicht wirklich viele Spiele vermisst, weil ich das Gefühl hatte, es waren schon fast alle da, die ich erwartet hatte. Ich glaube, das Ding war einfach, es gab nichts viel Spannendes Neues. Ja. Also, es gab kaum Neuankündigungen. Ich glaube, das ist das größte Ding, was mich ein bisschen enttäuscht hat. Also, die meisten Spiele, die ich erwartet habe, waren schon da. Dafür war aber nicht viel Neues da. Also, es gab nichts, was irgendwie gefehlt hat, aber dafür auch nichts, was wirklich spektakulär irgendwie als Neuankündigung da war. Und das ist, glaube ich, so die einzige Enttäuschung, die ich in der Hinsicht quasi jetzt irgendwie E3-mäßig formulieren kann. Ich meine, du hattest ja auch, als wir dann darüber geredet haben, auf was wir uns auf der E3 freuen, da hattest du ja zum Beispiel auch Blizzard erwähnt. Stimmt, von Blizzard gab es überhaupt gar nichts. Aber wie gesagt, da habe ich ja auch schon damals gesagt, ich erwarte ehrlich gesagt nicht, dass Blizzard da ist. Ich erwarte nicht, dass sie irgendwas Großes Neues sagen. Aber ich hätte es gerne. Also ich hatte so ein bisschen, ne, Most Wanted von der E3 oder beziehungsweise das, was wir so ein bisschen erhofft hatten bei uns quasi. Da habe ich ja damals dann gesagt, auf jeden Fall klar, Blizzard. Habe aber auch gleich erklärt, warum ich schon selbst denke, dass es das wahrscheinlich der Fall sein wird. Und so ist es auch gekommen. Von daher war ich da nicht groß überrascht oder enttäuscht, weil ich schon ich wusste, dass es wahrscheinlich passieren würde. Ich weiß gar nicht, welche anderen zwei du hattest. Aber ich glaube, Division wolltest du auf jeden Fall Neues haben. Ich meine, gut, klar, The Division ist ja auch, hat mich letztendlich auch nicht enttäuscht. Glaube ich, Division auch war awesome. Hat, glaube ich, delivered. Ja, definitiv. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich hatte. Ich weiß auch gar nicht, ob da irgendwie jetzt irgendwas mega Enttäuschendes dabei war, so ungefähr. Ja, war irgendwas von dir dabei, was du unbedingt hättest sehen wollen, was jetzt irgendwie nicht da war? Ganze zwei Sachen von meiner Dreiliste, nämlich, Final Fantasy 15. Ja, gut. Das haben wir ja nicht im Podcast besprochen, aber es hat ja schon, gab ja schon vor der E3, dass dann Hashimoto gesagt hat, nee, die Entwicklung läuft gut, aber wir haben das Gefühl gehabt, die E3 ist nicht der richtige Zeitpunkt, um groß PR zu machen. Klingt dumm, ist es auch. Idee. Also, wie gesagt, wenn sie sagen würden, ja, es funktioniert doch noch nicht so gut und wir können noch nicht Neues zeigen, okay, enttäuschen, okay. Aber sich hinzustellen und zu sagen, nee, die E3 ist nicht der passende Zeitpunkt. Wann denn dann? Also, es ist kein Dragon Quest. Bei Dragon Quest hätte ich das auch noch verstanden, weil sie sagen, naja, die TGS ist halt für Dragon Quest definitiv der bessere Zeitpunkt, um es zu revealen. Und sie haben jetzt auch im Verlauf der E3 schon gesagt, Dragon Quest 11 ist in Entwicklung. Sie haben noch nicht gesagt, für was. Und es gibt ein gewisses Teasing, dass Yuri Hori gesagt hat, er will es gerne auf dem Großbildschirm spielen. Also gehen Leute davon aus, dass es eventuell dann Cross-Plattform oder eben wirklich wieder auf einer Home-Konsole ist. Aber das ist mal was anderes. Ja. Für eine große globale Marke, Final Fantasy es ist, gibt es doch keinen besseren Zeitpunkt, um neues PR-Material zu zeigen, als auf der E3. Und sie hatten eigentlich versprochen, wir werden transparenter sein, wir werden auch mehr öfter was sagen. Seitdem Final Fantasy Versus 13, 15 ist, haben wir wieder nichts gehört. Nichts. Absolut gar nichts. Und sie haben schon ein bisschen geteased, so, ja, wir werden vielleicht auf den kommenden Events wie Gamescom oder TGS vielleicht noch was zeigen. Gamescom halte ich für völlig ausgeschlossen. Es wäre absolut spektakulär, wenn ausgerechnet auf der Gamescom sie plötzlich raushauen mit neuen Informationen. Kann ich mir absolut nicht vorstellen. TGS schon eher. Wobei auch TGS in den letzten Jahren jetzt nicht so berauschend war, auch was Neuankündigungen angeht. Und ich befürchte schon so ein bisschen die Rückkehr des Closed Mega Theaters, wo nur Journalisten reinkommen können. Und dann würde die ganze Show sehr von vorne anfangen. Ich habe letztens erst zu Merlin gesagt, dieses Spiel wurde 2006 angekündigt. Seitdem habe ich Abitur gemacht, war zweimal im Ausland, habe meinen Bachelor gemacht und stehe kurz vor meinem Masterabschluss und werde wahrscheinlich auch, bevor dieses Spiel rauskommt, meinen Master in der Tasche haben und vielleicht sogar schon arbeiten. Also mein halbes Leben warte ich eigentlich jetzt schon auf dieses Spiel. Und es entwickelt sich wirklich immer mehr zum neuen Duke Nukem Forever. So ein bisschen, ja, tatsächlich. Und wenn es nicht Final Fantasy 15 wäre, dann könnte man wirklich noch Angst drum haben, dass es nie mehr erscheinen wird. Aber ja, na gut, das wird auf jeden Fall kommen, klar. Da muss man sich nicht ganz sagen. Keine Ahnung, das recht. Das ist einfach super enttäuschend gewesen. Schon damals, hat schon damals schon, ehrlich gesagt, schon meinen E3-Hype ein bisschen deflated. Also einfach super enttäuscht gewesen deswegen. Und es gibt auch irgendwie keinen Grund, der mich so bewegt hätte, zu sagen, okay, verständlich. Und das andere, da würde ich zumindest sagen, okay, ich habe ja gesagt, Persona 5, es ist nicht unbedingt die Marke, die jetzt unbedingt die Publicity in Amerika braucht. Ich hätte es aber trotzdem mir gewünscht und vielleicht zumindest halbherzig erwartet, weil einfach der Release schon so nah dran ist. Aber Atlas hält sich sehr bedeckt mit Informationen, wahrscheinlich, weil sie einfach noch abwarten wollen, bis kurz vorm Launch, bis sie diese große PR-Kampagne starten. Die wird kommen, spätestens zur TGS, so, wenn sie es nicht verschieben. Und da mache ich mir ehrlich auch gar keine Sorgen. Es ist Persona, die letzten Persona-Spiele waren alle gut. Atlas lässt sich Zeit klar, ein bisschen enttäuschend für mich, hätte es schon gern gesehen, aber naja. Aber naja. Ja, ich finde, das fasst ja eigentlich auch schon so ein bisschen fast für mich die ganze E3 zusammen. Also, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Vieles dabei, was ich sehen wollte. Ich war gespannt und wurde bei den meisten anderen euch enttäuscht. Einzige Problem so ein bisschen, es gab nicht viel Neues. Und das war deswegen schon ein bisschen unspektakulär. Da habe ich auch letzte Folge schon angedeutet, es gab auch einfach wenig Japanisches. Klar, E3 ist ein Consumer, also ist eine Messe, die in Amerika stattfindet und dementsprechend auch das amerikanische Publikum vor allem so im Blick hat, aber wenn ich mich daran erinnere, als ich angefangen habe, E3 zu gucken, das war so 2005, 2004. Damals war natürlich klar, das war noch die große Zeit der Exklusivtitel auch auf den Konsolen, wo noch die PS2 noch extrem stark lief. Und natürlich war es damals so, dass man sagen kann, okay, die Hälfte der großen Spiele sind halt westlich und die Hälfte sind japanische. Und es ist immer weniger geworden, aber dieses Jahr war es besonders wenig. Also nicht nur das No-Showing von Kingdom Hearts 3 und Final Fantasy 15, sondern einfach auch generell. Konami hatte nur MGS5, sonst hätte man gar nicht gewusst, dass Konami überhaupt da ist. Was war mit Capcom? Also Capcom war auch fast nicht existent, bis auf den Dead Rising DLC, den sie auf der Microsoft Press Conference gezeigt haben. Kein neues Resident Evil, kein neues Devil May Cry. Sie haben im Hintergrund ein bisschen was Neues zu Monster Hunter 4 jetzt für den Westen gezeigt, was schon längst draußen ist. Es gab einen neuen Deep Down Trailer, aber auch das ist völlig untergegangen, mehr oder weniger. War auch nicht so spektakulär, wenn man ehrlich ist. Genau, und also auch Capcom war eigentlich fast nicht da. Ich meine, Sega ist eh nicht mehr so groß, aber ansonsten, das war es eigentlich schon. Ich meine, die meisten Sachen, die Infos, die ich hatte, die kommen von so kleinen japanischen Publishern, wie eben, oder Publishern, die sich auf japanische Sachen spezialisiert haben, wie Xseed oder Nis America, die jetzt natürlich auch keine großen Spiele jetzt im Petto hatten, aber die zumindest da waren. Aber selbst das ist einfach nicht das, was ich irgendwie gewohnt bin. Und vielleicht muss ich mich damit abfinden und damit mich daran auch gewöhnen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass dieser extrem schlecht war, sogar selbst für die letzten Jahre. Ja, stimmt. Ja, ich denke, die Enttäuschung auf dem Niveau quasi ist auch, ja, natürlich betrifft mich das nicht so direkt, aber bei mir war es eben ähnlich einfach. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich damit super zufrieden. Dinge, die ich, weißt du, ich kann schlecht traurig sein über Dinge, die ich nicht gehabt habe. was man nicht weiß, macht eigentlich heiß so ungefähr. Deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden, so wie es gelaufen ist. Es war nicht so spektakulär, also, aber grundsolide, wie wir auch schon zu den Pressekonferenzen gesagt haben. Nintendo hat super gemacht dieses Jahr, was mich echt überrascht hat, was ich ziemlich cool fand. Sony und Microsoft waren einfach grundsolide. Ubisoft war super, EA habe ich nicht viel erwartet und bin auch da entsprechend nicht enttäuscht worden. Insgesamt viele coole neue Sachen, die man gesehen hat. Vieles, was mich jetzt irgendwie doch nochmal ein bisschen gespannter auf manche Sache gemacht hat, die mich vorher nicht so interessiert hat. Zum Beispiel Assassin's Creed Unity, wo ich vorher nicht wirklich viel zu gesagt hätte. Witcher 3 ist bei mir auch ähnlich. Das war schon wieder so ein bisschen, naja. Rainbow Six freue ich mich auf jeden Fall drauf. Definitiv. No Man's Sky war ich von Anfang an gehypt drauf und auch Evolve habe ich eh super, super viel Bock drauf. Von daher einfach eine gute E3. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Das war nicht so spektakulär wie letztes Jahr. Letztes Jahr war es wirklich einfach schwer vergleichbar auch mit allen Jahren davor. Es war einfach eine super, super spannende Zeit. Das war dieses Jahr nicht so ganz der Fall, aber cool, was man trotzdem. Stelle sich vor, Nintendo hätte den diesjährigen E3-Auftritt letztes Jahr gehabt. Das wäre die erste E3 aller Zeiten gewesen. Definitiv. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen von unseren zwei E3-Folgen. Geballte, bestimmt locker über 3 Stunden E3-Gebrabbel von Anker mit Taste. Wir hoffen, wir haben es einigermaßen hingekriegt, da nicht völlig durcheinander zu gehen und auch zu allem wirklich was zu sagen, wie gesagt, was wichtig war. Wenn nicht, dann meldet euch bei uns und beschwert euch oder disabonniert uns und schreibt hässliche Reviews auf iTunes. Wir sind mit allem zufrieden. Macht, was ihr wollt. Wir können mit allem leben. Also, Jungs und Mädels, dann hoffen wir, ihr bleibt uns gewogen. Wir hören uns das nächste Mal wahrscheinlich dann in 2 Wochen. Anderthalb oder 2 Wochen, mal gucken, die Folge wird ungefähr Mittwoch kommen, entweder in 1,5 Wochen oder vielleicht machen wir auch 2,5 Wochen Pause nach diesem E3-Mayhem jetzt. Ja, und dann bis dahin, hoffentlich geht's euch gut und ihr genießt ein bisschen die Sonne, die wir in Deutschland haben. Genau, und ich hoffe, ihr drückt der deutschen Mannschaft die Daumen, dass sie endlich wieder Weltmeister werden. Stimmt, es ist ja nebenher auch noch so was Unspektakuläres und langweiliges WM. Genau, so kurz nach der E3 war das auch so, ach WM, das größte Event des Jahres ist schon längst vorbei. Awesome. Genau. Ja, allerdings. Ich schließe mich Merlin an und wünsche euch auf jeden Fall schöne 2 Wochen oder 2,5, je nachdem. Ja, ebenso. Also, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Auf Wiederhören. Wiederhören.